Zu viel Glück. Erzählungen von Alice Munro. Dimensionen. Dory musste 3 Busse nehmen. Einen nach Kincardine, wo sie auf den Bus nach London wartete, und dort dann noch auf den Nahverkehrsbus zu der Anstalt. Sie begann die Fahrt an einem Sonntag um 9 Uhr morgens. Wegen der Wartezeiten zwischen den Bussen brauchte sie bis gegen 2 Uhr nachmittags, um die etwas über 100 Meilen zurückzulegen. Das viele Sitzen, entweder in den Bussen oder auf den Busbahnhöfen, war nichts, was ihr etwas ausgemacht hätte. Ihre tägliche Arbeit gehörte nicht zu den im Sitzen ausgeübten Tätigkeiten. Sie war Zimmermädchen im Blue Spruce Inn. Sie machte Badezimmer sauber, bezog Betten frisch, staubsaugte Teppichböden und putzte Spiegel. Sie mochte diese Arbeit, die bis zu einem gewissen Grade ihre Gedanken in Anspruch nahm und sie ermüdete, sodass sie nachts schlafen konnte. Sie fand selten eine wirklich schlimme Schweinerei vor, obwohl einige der Frauen, mit denen sie arbeitete, Geschichten erzählen konnten, dass einem die Haare zu Berge standen. Diese Frauen waren älter als sie und vertraten alle die Ansicht, sie solle versuchen, sich hochzuarbeiten. Sie sagten ihr, sie solle sich für einen Job hinter dem Empfangstresen ausbilden lassen, solange sie noch jung und ansehnlich sei, aber sie war zufrieden mit dem, was sie tat. Sie mochte nicht mit anderen Menschen reden müssen. Niemand von den Leuten, mit denen sie arbeitete, wusste, was passiert war. Oder falls doch, so ließ es sich niemand anmerken. Ihr Foto hatte in der Zeitung gestanden. Man hatte das Foto benutzt, das er von ihr mit allen 3 Kindern aufgenommen hatte, in ihren Armen Dimitri, das neue Baby, links und rechts von ihr Barbara Ann und Sascha, die zum Baby schauten. Ihr Haar war damals lang und lockig und braun gewesen, in seiner natürlichen Form und Farbe, wie er es mochte, und ihr Gesicht zaghaft und weich. Ein Abbild weniger der Frau, die sie zu der Zeit war, als der Frau, die er in ihr sehen wollte. Inzwischen war ihr Haar kurz geschnitten und blondiert und zu Stacheln gegelt, und sie hatte eine Menge abgenommen. Und sie benutzte jetzt ihren 2. Vornamen, Fleur. Außerdem befand sich der Arbeitsplatz, den man ihr besorgt hatte, in einer Stadt, die ein ganzes Stück weit weg war von dem Ort, an dem sie gelebt hatte. Sie unternahm diese Fahrt nun zum 3. Mal. Bei den ersten 2 Malen hatte er sich geweigert, sie zu sehen. Wenn er das wieder tat, würde sie es aufgeben. Sogar wenn er diesmal kam, konnte es sein, dass sie eine Zeit lang nicht mehr hinfahren würde. Sie hatte nicht vor, weich zu werden. Doch eigentlich wusste sie nicht, was sie tun würde. Im ersten Bus war sie nicht allzu unruhig. Saß nur da und schaute in die Landschaft. Sie war an der Küste aufgewachsen, wo es etwas wie Frühling gab. Aber hier ging der Winter fast direkt in den Sommer über. Vor einem Monat hatte noch Schnee gelegen und jetzt war es heiß genug, um mit bloßen Armen zu gehen. Blendende Tücher aus Wasser lagen auf den Feldern und das Sonnenlicht ergoss sich durch die kahlen Zweige. Im 2. Bus fing sie an, nervös zu werden und konnte nicht anders, als zu überlegen, welche der Frauen um sie herum dasselbe Ziel haben könnten. Frauen, die allein fuhren und meistens mit einiger Sorgfalt gekleidet waren, vielleicht damit sie aussahen, als ob sie in die Kirche gingen. Die Älteren sahen aus, als gehörten sie strengen, altmodischen Kirchen an, wo man einen Rock und Strümpfe und eine Kopfbedeckung tragen musste, während die Jüngeren in einer flotteren Gemeinde hätten sein können, die Hosenanzüge, leuchtende bunte Schals, Ohrringe und toupierte Frisuren zuließ. Dory passte in keine der beiden Kategorien. In den ganzen 1,5 Jahren, seit sie arbeitete, hatte sie sich kein einziges neues Kleidungsstück gekauft. Bei der Arbeit trug sie ihre Uniform und sonst ihre Jeans. Sie hatte sich abgewöhnt, Make-up aufzulegen, denn er hatte es nicht erlaubt, und jetzt hätte sie es zwar tun können, tat es aber nicht. Die Stacheln aus maisfarbenem Haar passten nicht zu ihrem knochigen, ungeschminkten Gesicht, aber das machte ja nichts aus. Im dritten Bus bekam sie einen Fensterplatz und versuchte ruhig zu bleiben, indem sie Schilder las. Die Straßenschilder und auch die mit Reklame. Sie war auf einen Trick gestoßen, mit dem sie sich ablenken konnte. Sie nahm die Buchstaben von irgendeinem Wort, das ihr ins Auge fiel, und probierte, wie viele neue Wörter sie daraus bilden konnte. Restaurant zum Beispiel, das ergab Rest und Stau und dann Star und Raute und Natur und Tante und Moment, Trauer. Wörter gab es auf dem Weg hinaus aus der Stadt mehr als genug, denn sie kamen an Reklametafeln, Großmärkten und Parkplätzen vorbei, sogar an Ballons, die auf den Dächern verankert waren und für Ausverkäufe warben. Dolly hatte Mrs. Sands nichts von ihren ersten beiden Versuchen gesagt und würde ihr wahrscheinlich auch von diesem nichts sagen. Mrs. Sands, zu der sie immer am Montagnachmittag ging, sprach davon, voranzukommen, obwohl sie immer betonte, dass es Zeit brauche, dass man nichts überstürzen solle. Sie sagte, dass Dory ihre Sache gut mache, dass sie nach und nach ihre eigene Stärke entdecke. »Ich weiß, dass diese Worte totgeredet worden sind«, sagte sie, »aber sie sind trotzdem wahr.« Sie wurde rot, als sie sich das Wort »tot« sagen hörte, aber sie machte es nicht durch eine Entschuldigung schlimmer. Als Dory 16 war, nämlich vor 7 Jahren, ging sie jeden Tag nach der Schule zu ihrer Mutter ins Krankenhaus. Ihre Mutter lag dort nach einer Rückenoperation, von der es hieß, sie sei ernst, aber nicht lebensgefährlich gewesen. Lloyd war einer der Pfleger. Mit Dorys Mutter verband ihn, dass beide alte Hippies waren, auch wenn Lloyd einige Jahre jünger war, und wann immer er Zeit hatte, kam er und plauderte mit ihr über die Konzerte und die Protestmärsche, an denen sie beide teilgenommen hatten, über unmögliche Leute, die sie gekannt hatten, über Drogentrips, die ihnen das Hirn weggeblasen hatten und solche Sachen. Lloyd war bei den Patienten beliebt, wegen seiner Witze und seiner zupackenden Art. Er war untersetzt, breitschultrig und beeindruckend genug, um manchmal für einen Arzt gehalten zu werden. Nicht, dass ihm das gefiel. Er vertrat die Ansicht, dass vieles in der Medizin Betrug sei und dass viele Ärzte Volltrottel seien. Er hatte empfindliche rötliche Haut, helle Haare und kühne Augen. Er küsste Dory im Fahrstuhl und sagte ihr, sie sei eine Blume in der Wüste. Dann lachte er über sich selbst und sagte, ungeheuer originell was. »Du bist ein Dichter und weißt es nicht«, sagte sie, um freundlich zu sein. Eines Nachts starb plötzlich ihre Mutter an einer Embolie. Dorys Mutter hatte viele Freundinnen, die Dory bei sich aufgenommen hätten, und eine Zeit lang blieb sie auch bei einer von ihnen, aber es war der neue Freund Lloyd, dem sie den Vorzug gab. Als ihr nächster Geburtstag kam, war sie schwanger, dann verheiratet. Lloyd war noch nie verheiratet gewesen, obwohl er mindestens 2 Kinder hatte, deren Aufenthaltsorte er nicht genau kannte. Außerdem waren sie inzwischen sowieso erwachsen. Seine Lebensphilosophie hatte sich mit zunehmendem Alter geändert. Er glaubte jetzt an die Ehe, an Beständigkeit und 0 Geburtenkontrolle. Und er fand, dass es auf der Seychelles-Halbinsel, wo er mit Dory lebte, mittlerweile zu viele Leute gab, alte Freunde, alte Lebensweisen, alte Geliebte. Bald zog er mit Dory quer durchs Land in eine Stadt, die sie sich auf der Karte wegen ihres Namens ausgesucht hatten, Mildmay. Sie wohnten nicht in der Stadt, sie mieteten etwas in der Umgebung. Lloyd fand Arbeit in einer Eiscremefabrik. Sie legten einen Garten an. Lloyd hatte viel Ahnung davon, ebenso wie vom Tischlern und davon, wie man mit einem Holzofen umging und ein altes Auto in Gang hielt. Sascha wurde geboren. »Vollkommen natürlich«, sagte Mrs. Sands. »Wirklich?«, fragte Dory. Dory setzte sich immer auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, nicht auf das geblümte Sofa mit den Kissen. Mrs. Sands rückte dann ihren eigenen Stuhl neben den Schreibtisch, damit sie ohne irgendeine Barriere dazwischen miteinander reden konnten. »Irgendwie habe ich erwartet, dass Sie das tun würden«, sagte sie. »Ich meine, ich an Ihrer Stelle hätte das wahrscheinlich getan.« Anfangs hätte Mrs. Sands so etwas nicht gesagt. Sogar noch vor einem Jahr wäre sie vorsichtiger gewesen, da sie wusste, wie Dory gegen die Vorstellung revoltiert hätte, dass jemand anders, irgendein anderer Mensch, an ihrer Stelle sein könnte. Jetzt wusste sie, dass Dory es einfach als einen Versuch auffassen würde, sogar nur einen bescheidenen, sie zu verstehen. Mrs. Sands war nicht wie einige von denen. Sie war nicht forsch, nicht dünn, nicht hübsch, auch nicht so alt. Sie war etwa so alt, wie Dorys Mutter jetzt wäre, obwohl sie nicht so aussah, als sei sie je ein Hippie gewesen. Ihre ergrauenden Haare waren kurz geschnitten und auf einem ihrer Backenknochen thronte ein Leberfleck. Sie trug flache Absätze und weite Hosen und geblümte Tops. Sogar wenn diese Tops himbeerrot oder türkisgrün waren, entstand nicht der Eindruck, dass ihr wichtig sei, was sie anzog. Eher als habe ihr jemand gesagt, sie müsse sich aufhübschen, und sie habe sich daraufhin gehorsam etwas gekauft, was das ihrer Meinung nach bewirkte. Ihre große, freundliche, unpersönliche Ernsthaftigkeit entzog diesen Sachen alle aggressive Fröhlichkeit, alle Frechheit. »Die ersten beiden Mal habe ich ihn gar nicht gesehen«, sagte Dory. »Er wollte nicht herunterkommen.« »Aber diesmal doch? Er ist heruntergekommen?« »Doch, ja, aber ich hätte ihn fast nicht erkannt.« »Er war gealtert?« »Kann schon sein. Kann sein, dass er abgenommen hat. Und diese Sachen, diese Uniform, in sowas habe ich ihn noch nie gesehen.« »Er sah für Sie wie jemand anders aus?« »Nein.« Dory knabberte an ihre Oberlippe und versuchte, sich über den Unterschied klar zu werden. »Er war so still gewesen. Sie hatte ihn noch nie so still erlebt.« Er schien nicht einmal zu wissen, dass er ihr gegenüber Platz nehmen musste. Ihre ersten Worte zu ihm waren: »Willst du dich nicht hinsetzen?« Und da hat er geantwortet: »Darf ich denn?« »Er sah irgendwie so abwesend aus«, sagte sie. »Ich habe mich gefragt, ob sie ihn unter Drogen gesetzt haben.« »Vielleicht etwas, damit er im Lot bleibt. Doch ich weiß es nicht. Kamen sie miteinander ins Gespräch?« Dory überlegte, ob man es so nennen konnte. Sie hatte ihm irgendwelche blöden, ganz normalen Fragen gestellt. Wie fühlte er sich? Geht so. Bekam er genug zu essen? Doch schon. Gab es einen Ort, wo er spazieren gehen konnte, wenn er wollte? Unter Aufsicht? Ja, vielleicht konnte man seinen Ort nennen, vielleicht konnte man es spazieren gehen nennen. Sie hatte gesagt: »Du brauchst frische Luft.« Er hatte gesagt: »Stimmt.« Sie hätte ihn beinahe gefragt, ob er schon Freunde gefunden habe, so wie man sein Kind über die Schule fragt, wenn man Kinder hätte, die zur Schule gingen. »Ja, ja«, sagte Mrs. Sands und schob ihr die bereitstehende Kleenex-Schachtel zu. Dory brauchte sie nicht, ihre Augen waren trocken, ihr Magen war das Problem, der Brechreiz. Mrs. Sands wartete einfach, war klug genug, sich zurückzuhalten. Und Lloyd, als habe er gespürt, was sie sagen wollte, erzählte ihr, dass es einen Psychiater gebe, der hin und wieder mit ihm spreche. »Ich sag ihm, dass er seine Zeit verschwendet«, sagte Lloyd. »Ich weiß ebenso viel wie er.« Das war das einzige Mal, dass er sich für Dory annähernd, wie er selbst, angehört hatte. Während des gesamten Besuchs hämmerte ihr Herz. Sie meinte, gleich in Ohnmacht zu fallen oder zu sterben. So anstrengend war es für sie, ihn anzusehen, ihn zu erkennen in diesem dünnen und grauen, schüchternen, dabei kalten, sich mechanisch bewegenden, dabei unkoordinierten Mann. Sie hatte Mrs. Sands nichts davon gesagt. Sonst hätte Mrs. Sands sie vielleicht taktvoll gefragt, vor wem sie Angst habe, vor sich selbst oder vor ihm. Aber sie hatte keine Angst. Als Sasha anderthalb war, wurde Barbara Ann geboren, und als Barbara Ann zwei war, bekamen sie Dimitri. Sasha hatten sie zusammen benannt, und dann hatten sie sich geeinigt, dass er den Jungen die Namen geben werde und sie den Mädchen. Dimitri war der Erste, der Koliken kriegte. Dory dachte, dass er vielleicht nicht genug Milch bekam oder dass ihre Milch nicht reichhaltig genug war oder zu reichhaltig. Jedenfalls nicht das Richtige. Lloyd ließ eine Dame von der La Leche Liga kommen, die mit ihr redete. Was sie auch tun, sagte die Dame, sie dürfen ihm keine Zusatzflasche geben. Das sei der Anfang vom Ende, sagte sie, und schon bald werde er die Brust ganz zurückweisen. Sie sprach, als sei das eine schlimme Tragödie. Sie hatte keine Ahnung, dass Dory ihm bereits Zusatznahrung gegeben hatte, und es schien zu stimmen, dass er die vorzog. Er sträubte sich mehr und mehr gegen die Brust. Mit 3 Monaten nahm er nur noch die Flasche, und dann ließ es sich nicht mehr vor Lloyd verheimlichen. Sie sagte ihm, dass ihre Milch versiegt sei und sie angefangen habe, ihm Zusatznahrung zu geben. Lloyd nahm sich mit finsterer Entschlossenheit erst die eine, dann die andere Brust vor, und es gelang ihm, ein paar Tropfen dürftig aussehende Milch herauszuquetschen. Er nannte sie eine Lügnerin. Sie stritten sich. Er sagte, sie sei eine Hure wie ihre Mutter. Alle diese Hippies waren Huren, sagte er. Bald versöhnten sie sich. Aber jedes Mal, wenn Dimitri quengelig war, wenn er eine Erkältung hatte oder sich vor Saschas zahmen Kaninchen fürchtete oder sich in einem Alter, in dem sein Bruder und seine Schwester schon ohne Stütze gelaufen waren, immer noch an Stühlen festhielt, dann wurde an ihr Versagen erinnert, ihn zu stillen. Bei Dorys erstem Besuch in Mrs. Sands Büro hatte ihr eine der anderen Frauen dort eine Broschüre gegeben. Auf der Vorderseite waren ein goldenes Kreuz und Worte aus goldenen und violetten Buchstaben. »Wenn dein Verlust unerträglich scheint«, innen drin war ein Bild von Jesus in sanften Farben und kleiner gedrucktes, das Dory nicht las. Auf ihrem Stuhl vor dem Schreibtisch umklammerte Dory immer noch die Broschüre und fing an zu zittern. Mrs. Sands musste sie ihr aus den Händen winden. »Hat Ihnen das jemand gegeben?«, fragte Mrs. Sands. »Die«, sagte Dory und nickte mit dem Kopf zur geschlossenen Tür. »Sie wollen das nicht. Wenn man am Boden ist, dann versuchen die einen zu kriegen«, sagte Dory und merkte, so etwas hatte ihre Mutter gesagt, als mehrere Damen mit einer ähnlichen Botschaft sie im Krankenhaus aufsuchten. »Die glauben, man braucht nur auf die Knie zu fallen und alles wird gut.« Mrs. Sands seufzte. »Na ja«, sagte sie, »so einfach ist es bestimmt nicht.« »Nicht mal annähernd«, sagte Dory. »Vielleicht nicht.« Sie sprachen zu jener Zeit nie über Lloyd. Dory dachte nie an ihn, nur wenn es sich gar nicht vermeiden ließ, und auch dann nur, als sei er ein schrecklicher Unfall der Natur. »Selbst wenn ich an das Zeugs glauben würde«, sagte sie und meinte das, was in der Broschüre stand, »wäre es nur so, dass...« Sie wollte sagen, dass solch ein Glaube bequem wäre, denn dann könnte sie sich vorstellen, dass Lloyd in der Hölle schmorte oder irgend so etwas, aber sie vermochte nicht fortzufahren, weil es einfach zu blöd war, darüber zu reden. Und wegen eines vertrauten Übels, das sie wie ein Hammerschlag in den Bauch traf. Lloyd war der Meinung, dass die Kinder zu Hause unterrichtet werden sollten. Nicht aus religiösen Gründen, auf dem Kriegspfad gegen Dinosaurier, Höhlenmenschen, Affen und all das, sondern weil er wollte, dass sie ihren Eltern nahe blieben und langsam und behutsam in die Welt eingeführt wurden, statt plötzlich in sie geworfen zu werden. »Zufällig bin ich der Ansicht, dass es meine Kinder sind«, sagte er. »Ich meine, es sind unsere Kinder, nicht die vom Erziehungsministerium.« Dory war sich nicht sicher, ob sie damit fertig werden konnte. Aber es stellte sich heraus, dass es Richtlinien vom Erziehungsministerium gab und Stundenpläne, die man sich in der Bezirksschule abholen konnte. Sascha war ein aufgeweckter Junge, der sich das Lesen praktisch selber beibrachte, und die anderen beiden waren noch zu klein, um viel zu lernen. Abends und am Wochenende gab Lloyd Sascha Unterricht in Erdkunde über das Sonnensystem, den Winterschlaf von Tieren oder die Funktionsweise von Autos, ganz danach, welche Fragen aufkamen. Schon bald war Sascha den Schulplänen voraus, aber Dory holte sie trotzdem ab und ließ ihn die Aufgaben zeitgerecht machen, damit dem Gesetz Genüge getan werde. Es gab noch eine andere Mutter im Bezirk, die ihre Kinder zu Hause unterrichtete. Sie hieß Maggie und hatte einen Kleinbus. Lloyd brauchte sein Auto, um zur Arbeit zu fahren, und Dory hatte keinen Führerschein, also war sie froh, als Maggie ihr anbot, sie einmal in der Woche zur Schule mitzunehmen, um die erledigten Aufgaben abzugeben und die neuen abzuholen. Natürlich nahmen sie alle Kinder mit. Maggie hatte zwei Jungen. Der Ältere hatte so viele Allergien, dass sie genau auf alles aufpassen musste, was er aß, weshalb sie ihn zu Hause unterrichtete. Und dann fand sie, dass sie den Jüngeren besser auch dort behielt. Er wollte sowieso bei seinem Bruder bleiben und hatte mit Asthma zu kämpfen. Wie dankbar Dory da sein konnte, wenn sie das mit ihren gesunden drei verglich. Lloyd sagte, das sei, weil sie ihre Kinder bekommen hatte, als sie noch jung war, während Maggie gewartet hatte, bis sie kurz vor den Wechseljahren stand. Er übertrieb Maggies Alter, aber es stimmte, sie hatte sich Zeit gelassen. Sie war Optikerin. Sie und ihr Mann waren Geschäftspartner gewesen und sie hatten mit den Kindern gewartet, bis sie ein Haus auf dem Land besaßen und Maggie die Praxis verlassen konnte. Maggies Haar hatte die Farbe von Pfeffer und Salz und war raspelkurz geschnitten. Sie war groß, flachbrüstig, fröhlich und rechthaberisch. Lloyd nannte sie die Lesbe, natürlich nur hinter ihrem Rücken. Am Telefon blödelte er mit ihr herum, flüsterte aber Dory unhörbar zu, es ist die Lesbe. Das beunruhigte Dory nicht weiter. Er nannte viele Frauen Lesben, aber sie hatte Angst, sein Geblödel könnte Maggie übertrieben freundlich vorkommen, aufdringlich oder zumindest wie Zeitverschwendung. »Sie wollen meine Alte sprechen? Doch, die ist hier. Schrubbt gerade auf dem Waschbrett. Ich bin nämlich ein richtiger Sklaventreiber. Hat sie Ihnen das gesagt?« Dory und Maggie gewöhnten sich an, zusammen Lebensmittel einzukaufen, nachdem sie die Unterlagen in der Schule abgeholt hatten. Danach holten sie sich manchmal in Tim Hortons Café und fuhren mit den Kindern zum Riverside Park. Sie saßen auf einer Bank, während Sascha und Maggies Jungen herumtollten oder im Kletternetz hangelten und Barbara Ann sich auf der Schaukel ins Zeug legte und Dimitri im Sandkasten spielte. Oder sie blieben im Bus sitzen, wenn es zu kalt war. Sie redeten hauptsächlich über die Kinder und das, was sie kochten. Aber irgendwie fand Dory heraus, dass Maggie vor ihrer Ausbildung zur Optikerin durch Europa getrennt war. Und Maggie fand heraus, wie jung Dory gewesen war, als sie heiratete. Auch wie leicht sie anfangs schwanger geworden war und jetzt nicht mehr, was Lloyd misstrauisch machte, so dass er ihre Kommode nach Antibabypillen durchsuchte, überzeugt, sie müsse sie heimlich nehmen. »Und tun Sie's?« fragte Maggie. Dory war schockiert. Sie sagte, das würde sie nicht wagen. »Ich meine, ich fände es schrecklich, das zu tun, ohne es ihm zu sagen. Wenn er danach sucht, dann ist das bloß so zum Scherz.« »Ach, ja?« sagte Maggie. Und einmal fragte Maggie, »ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ich meine, in Ihrer Ehe? Sind Sie glücklich?« Dory sagte ja, ohne zu zögern. Danach wurde sie vorsichtiger mit dem, was sie erzählte. Sie merkte, es gab Dinge, an die sie gewöhnt war, die aber jemand anders vielleicht nicht verstand. Lloyd hatte eine bestimmte Sichtweise auf alles. So war er eben. So war er schon, als sie ihn im Krankenhaus kennenlernte. Die Oberschwester war eine steife, unnahbare Person, also nannte er sie Mrs. Iceblock, statt bei ihrem richtigen Namen Mrs. Haslock. Er sagte es so undeutlich, dass man es fast nicht mitbekam. Er war der Ansicht, dass sie sich ihre Lieblinge aussuchte und dass er nicht dazugehörte. Jetzt gab es jemanden in der Eiscremefabrik, den er verachtete, jemand, den er Schwanzlutscher Louis nannte. Den richtigen Namen des Mannes kannte Dory nicht, aber zumindest bewies es ihr, dass er sich nicht nur von Frauen provoziert fühlte. Dolly war sich ziemlich sicher, dass diese Leute nicht so schlimm waren, wie Lloyd dachte, aber es hatte keinen Zweck, ihm zu widersprechen. Vielleicht mussten Männer einfach Feinde haben, so wie sie ihre Witze machen mussten. Und manchmal machte Lloyd die Feinde wirklich zu Witzen, gerade so, als lachte er über sich selbst. Sie durfte sogar mitlachen. Hauptsache, sie lachte nicht als Erste. Sie hoffte, er würde sich nicht so gegen Maggie wenden. Ab und zu geriet sie in Angst, weil sie so etwas kommen sah. Wenn er sie daran hinderte, mit Maggie zur Schule und zum Einkaufen zu fahren, dann wäre das ein großes Problem. Aber noch schlimmer wäre die Schande. Sie würde eine blöde Lüge erfinden müssen, um alles zu erklären. Aber Maggie würde Bescheid wissen. Zumindest würde sie wissen, dass Dory log, und wahrscheinlich würde sie daraus schließen, dass Dory in einer schlimmeren Situation war als tatsächlich. Maggie hatte ihre eigene nüchterne Art, die Dinge zu sehen. Dann wieder fragte sich Dory, warum sie überhaupt wichtig nehmen sollte, was Maggie denken könnte. Maggie war eine Außenstehende, nicht mal jemand, bei dem sich Dory besonders wohlfühlte. Lloyd und Dory und die Kinder, darauf kam es an. Das sagte Lloyd, und er hatte recht. Die Wahrheit der Dinge zwischen ihnen, das Verbindende, das konnte niemand anders verstehen und das ging niemand anders etwas an. Wenn Dory nur unbeirrbar zu Lloyd stand, dann würde alles gut sein. Nach und nach wurde es schlimmer. Keine direkten Verbote, aber mehr Kritik. Dann stellte Lloyd die Theorie auf, dass Maggie an den Allergien und dem Asthma ihrer Jungen schuld sei. Es lag oft an der Mutter, sagte er. Er hatte das ständig im Krankenhaus gesehen, die überängstliche, meistens überschlaue Mutter. »Manchmal werden Kinder eben einfach mit was geboren«, sagte Dory unklugerweise. »Du kannst nicht sagen, dass es jedes Mal an der Mutter liegt.« »Ach, und warum kann ich das nicht sagen?« »Ich habe nicht dich gemeint. Ich meine, man kann das nicht sagen. Ich meine, sie können doch mit sowas geboren werden.« »Seit wann bist du solch eine medizinische Kapazität?« »Hab ich doch gar nicht behauptet.« »Nein, bist du auch nicht.« Dann noch schlimmer. Er wollte wissen, worüber sie beide redeten, sie und Maggie. »Weiß ich nicht. Eigentlich über nichts.« »Komisch. Zwei Frauen zusammen im Auto, die über nichts reden? Hör ich zum ersten Mal. Sie ist darauf aus, uns auseinanderzubringen.« »Wer? Maggie? Ich habe Erfahrung mit der Sorte Frauen.« »Mit welcher Sorte?« »Mit ihrer Sorte.« »Sei nicht dumm. Vorsicht. Nenn mich nicht dumm.« »Warum sollte sie das tun? Wie soll ich das wissen?« Sie will es einfach, wart's ab, du wirst sehen. Sie wird dich dazu bringen, dass du heulend drüber rennst und ihr vorjammerst, was für ein Mistkerl ich bin, über kurz oder lang. Und tatsächlich kam es so, wie er gesagt hatte. Zumindest hätte es für Lloyd so ausgesehen. Sie fand sich wirklich eines Abends gegen 10 in Maggies Küche wieder, schniefend und Kräutertee trinkend. Maggies Mann hatte gesagt, verdammt, wer ist das denn, als sie klopfte. Sie hörte ihn durch die Tür. Er wusste nicht, wer sie war. Sie hatte gesagt, tut mir wirklich leid, Sie zu stören. Als er sie mit hochgezogenen Augenbrauen und verkniffenem Mund anstarrte. Doch dann war Maggie gekommen. Dory war den ganzen Weg dorthin im Dunkeln gelaufen, anfangs entlang der Schotterstraße, an der sie mit Lloyd wohnte, dann auf dem Highway. Jedes Mal, wenn ein Auto kam, hockte sie sich in den Straßengraben, wodurch sie nur langsam vorankam. Vorsichtig warf sie einen Blick auf die vorbeifahrenden Autos, denn in einem davon konnte Lloyd sitzen. Sie wollte nicht, dass er sie fand, noch nicht, nicht bevor er vor lauter Angst von seinem Irrsinn abgelassen hatte. Bisher war es ihr immer gelungen, ihm genug Angst einzujagen, indem sie heulte und kreischte und sogar den Kopf auf den Boden schlug und schrie, »Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr«, wieder und wieder. Schließlich hatte er dann klein beigegeben. hatte gesagt, gut, gut, ich glaub dir, Schatz, sei doch still, denk an die Kinder, ich glaub dir ehrlich, hör auf. Doch heute Abend hatte sie sich, gerade als sie mit dieser Vorstellung beginnen wollte, zusammengerissen. Sie hatte ihren Mantel angezogen und war zur Tür hinaus spaziert, wobei er ihr nachrief, »Tu das nicht, ich warne dich!« Maggies Mann war zu Bett gegangen, immer noch deutlich angesäuert, während Dory ein ums andere Mal sagte, »Es tut mir leid, es tut mir so leid, sie spät abends so zu überfallen.« »Ach, halten Sie den Mund«, sagte Maggie freundlich und vernünftig. »Möchten Sie ein Glas Wein?« »Ich trinke nicht.« »Dann fangen Sie jetzt besser nicht damit an. Ich mache Ihnen einen Tee, der ist sehr beruhigend. Himbeer mit Kamille. Es sind doch nicht die Kinder.« »Nein.« Maggie nahm ihr den Mantel ab und gab ihr eine Handvoll Kleenex für Augen und Nase. »Warten Sie mit dem Erzählen, kommen Sie erst mal zur Ruhe.« Aber auch als sie halbwegs zur Ruhe gekommen war, mochte Dory nicht mit der ganzen Wahrheit herausrücken und Maggie gestehen, dass sie selbst der Kern des Problems war. Und noch weniger mochte sie Lloyd erklären müssen. Ganz egal, wie sehr sie sich mit ihm stritt, er war immer noch der Mensch, der ihr am nächsten stand. Und sie hatte das Gefühl, dass alles zusammenbrechen würde, wenn sie sich dazu durchrang, jemandem in allen Einzelheiten zu erzählen, wie er war, wenn sie ihn verriet. Sie sagte, sie sei mit Lloyd wieder mal über eine alte Sache in Streit geraten und sie habe die Nase so voll gehabt, dass sie nur noch hinaus wollte. Aber sie werde darüber hinwegkommen, sagte sie. Sie beide würden schon darüber hinwegkommen. Das kommt bei allen Paaren mal vor, sagte Maggie. Da klingelte das Telefon und Maggie ging ran. Ja, es geht dir gut. Sie musste bloß ein Stück laufen, um etwas aus dem Kopf zu kriegen. Schön, in Ordnung, dann bringe ich Sie morgen früh nach Hause. Nein, das macht keine Mühe. In Ordnung. Gute Nacht. Das war er, sagte sie. Sie haben es ja wohl mitgekriegt. Wie hat er sich angehört? Hat er sich normal angehört? Maggie lachte. »Ich weiß doch gar nicht, wie er sich anhört, wenn er normal ist. Er hat sich nicht betrunken angehört. Er trinkt auch nicht. Wir haben nicht mal Kaffee im Haus. Möchten Sie einen Toast?« Früh am Morgen fuhr Maggie sie nach Hause. Maggies Mann war noch nicht zur Arbeit aufgebrochen und blieb bei den Jungen. Maggie hatte es eilig, wieder nach Hause zu kommen, also sagte sie nur, »Dann tschüss, rufen Sie mich an, wenn Sie reden wollen«, als sie mit dem Kleinbus auf dem Hof wendete. Es war ein kalter Morgen im Vorfrühling. Auf dem Boden lag noch Schnee, aber Lloyd saß ohne Jacke auf den Türstufen. »Guten Morgen«, sagte er mit lauter, sarkastischer, höflicher Stimme. Und sie sagte auch Guten Morgen mit einer Stimme, die so tat, als habe sie seine nicht wahrgenommen. Er rückte nicht zur Seite, um sie die Stufen hochzulassen. »Du kannst da nicht rein«, sagte er. Sie beschloss, das auf die leichte Schulter zu nehmen. »Nicht mal, wenn ich bitte sage? Bitte.« Er sah sie an, antwortete aber nicht. Er lächelte mit geschlossenem Mund. »Lloyd?«, fragte sie. »Lloyd?« »Geh lieber nicht rein.« »Ich habe hier nichts gesagt, Lloyd. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Ich brauchte wahrscheinlich einfach Luft zum Atmen.« »Geh nicht rein.« »Was ist denn mit dir los? Wo sind die Kinder?« Er schüttelte den Kopf, wie er es tat, wenn sie etwas sagte, was er nicht gerne hörte, etwas ein bisschen Ungehöriges wie »Scheißmist«. »Lloyd, wo sind die Kinder?« Er rückte ein wenig, damit sie vorbei konnte, wenn sie wollte. Dimitri noch in seiner Wiege auf der Seite liegend, Barbara Ann auf dem Boden neben ihrem Bett, als sei sie aufgestanden oder herausgeholt worden, Sascha an der Küchentür. Er hatte versucht, wegzulaufen. Er war der Einzige mit blauen Flecken an der Kehle. Für die anderen hatte ein Kissen genügt. »Als ich gestern Abend anrief, ja?« sagte Lloyd. Als ich anrief, war es schon passiert. Du hast dir das alles selbst zuzuschreiben, sagte er. Das Urteil lautete, dass er geisteskrank und nicht schuldfähig sei, geisteskrank und gemeingefährlich, sodass er in einer geschlossenen Anstalt untergebracht werden musste. Dory war aus dem Haus gerannt und im Hof herumgetaumelt, die Arme fest vor dem Bauch verschränkt, als sei sie aufgeschnitten worden und müsse alles zusammenhalten. Das war die Szene, die Maggie sah, als sie zurückkam. Sie hatte eine Vorahnung gehabt und auf der Straße kehrt gemacht. Ihr erster Gedanke war, dass Dory von ihrem Mann einen Schlag oder einen Fußtritt in den Bauch erhalten hatte. Mit den Lauten, die Dory von sich gab, konnte sie nichts anfangen. Aber Lloyd, der immer noch auf den Stufen saß, rückte höflich für sie beiseite, ohne ein Wort. Und sie ging ins Haus und fand das, was sie inzwischen nicht anders erwartete. Sie rief die Polizei. Eine Zeit lang stopfte sich Dory alles in den Mund, was sie zu fassen bekam. Nach der Erde und dem Gras waren es Laken oder Handtücher oder ihre eigene Kleidung. Als versuche sie nicht nur die Schreie zu ersticken, die in ihr aufstiegen, sondern auch die Szene in ihrem Kopf. Sie bekam regelmäßig eine Spritze mit etwas, um sie ruhig zu stellen, und das wirkte. Sie wurde sogar sehr ruhig, wenn auch nicht katatonisch. Es hieß, sie sei stabilisiert. Als sie aus der Klinik entlassen wurde, brachte eine Sozialarbeiterin sie an diesen neuen Ort und dann übernahm Mrs. Sands, besorgte ihr eine Wohnung, besorgte ihr einen Arbeitsplatz und machte es zur Regel, sich einmal in der Woche mit ihr zu unterhalten. Maggie wäre gekommen, um sie zu besuchen, aber sie war die einzige Person, deren Anblick Dory nicht ertragen konnte. Mrs. Sands sagte, dieses Gefühl sei ganz natürlich. Das sei die gedankliche Verbindung. Sie sagte, Maggie werde das verstehen. Mrs. Sands sagte, es sei Dorys Entscheidung, Lloyd weiterhin zu besuchen oder nicht. »Wissen Sie, ich bin nicht hier, um das zu billigen oder zu missbilligen. Haben Sie sich gut dabei gefühlt, ihn zu sehen? Oder schlecht?« »Weiß ich nicht.« Dory konnte nicht erklären, dass sie den Eindruck gehabt hatte, gar nicht ihn selbst zu sehen, sondern eher ein Gespenst, ganz ausgeblichen, mit ausgeblichenen, zu weiten Sachen an, mit Schuhen an den Füßen, die kein Geräusch machten, wahrscheinlich Hausschuhe. Seine Haare kamen ihr viel dünner vor, seine dichten, lockigen, honigfarbenen Haare. Die Schultern gar nicht mehr so breit, keine Höhlung mehr am Schlüsselbein, an die sie früher den Kopf gelehnt hatte. Was er hinterher der Polizei gesagt hatte, es wurde in den Zeitungen abgedruckt, das war: »Ich habe es getan, um Ihnen das Leid zu ersparen.« »Welches Leid?« »Das Leid zu wissen, dass Ihre Mutter Sie verlassen hat«, sagte er. Das hatte sich Dory ins Gehirn gebrannt. Und als sie beschloss, ihn zu besuchen, geschah es vielleicht aus dem Gedanken heraus, ihn dazu zu bringen, dass er das zurücknahm, dass er einsah und zugab, wie es wirklich gewesen war. »Du hast zu mir gesagt, ich soll aufhören, dir zu widersprechen, oder ich soll das Haus verlassen. Also habe ich das Haus verlassen. Ich bin nur für eine Nacht zu Maggie gegangen. Ich hatte die feste Absicht, zurückzukommen. Ich habe niemanden im Stich gelassen.« Sie erinnerte sich genau daran, wie der Streit angefangen hatte. Sie hatte eine Dose Spaghetti gekauft, die ganz leicht eingedellt war. Deswegen war sie billiger. Und Dory hatte sich noch über ihre Sparsamkeit gefreut. Sie hatte gemeint, etwas Schlaues zu tun, aber das sagte sie ihm nicht, als er anfing, sie deswegen auszufragen. Aus irgendeinem Grund hielt sie es für besser, so zu tun, als sei ihr die Delle gar nicht aufgefallen. »Die wäre jedem aufgefallen«, sagte er. »Das hätte sie alle vergiften können. Was war denn mit ihr los? Oder hatte sie genau das vorgehabt? Hatte sie geplant, das an den Kindern auszuprobieren oder an ihm?« Sie hatte erwidert, er sei ja verrückt. Er hatte erwidert, nicht er sei verrückt. Wer außer einer verrückten Frau würde für seine Familie Gift kaufen? Die Kinder hatten von der Wohnzimmertür aus zugeschaut. Das war das letzte Mal, dass sie die Kinder lebend sah. War es das, was sie dachte, dass sie ihn dazu bringen konnte, schließlich einzusehen, wer eigentlich verrückt war? Als ihr klar wurde, was ihr im Kopf herumging, hätte sie aus dem Bus aussteigen sollen. Sie hätte sogar noch am Tor kehrt machen können, als sie mit den wenigen anderen Frauen ausstieg, die dann die Auffahrt hinaufstiefelten. Sie hätte über die Straße gehen und auf den Bus zurück in die Stadt warten können. Wahrscheinlich machten einige das auch, nahmen sich vor, jemanden zu besuchen und entschieden sich dann dagegen. Wahrscheinlich geschah so etwas andauernd. Aber vielleicht war es besser, dass sie ihren Weg fortgesetzt und ihn so fremd und verfallen gesehen hatte. Kein Mensch, dem man alle Schuld geben konnte, kein richtiger Mensch, eher wie jemand in einem Traum. Sie hatte wieder Träume. In einem war sie aus dem Haus gerannt, nachdem sie die Kinder gefunden hatte, und Lloyd hatte angefangen, auf seine alte, lockere Art zu lachen. Dann hatte sie Sascha hinter sich lachen gehört, und dann hatte sie zum Glück erkannt, dass sie alle nur einen Streich spielten. Sie haben mich gefragt, ob ich mich gut oder schlecht dabei gefühlt habe, ihn zu besuchen. Letztes Mal haben sie mich danach gefragt. Ja, stimmt, sagte Mrs. Sands. Ich musste darüber nachdenken. Ja. Ich finde inzwischen, ich habe mich schlecht dabei gefühlt. Also bin ich nicht wieder hingefahren. Bei Mrs. Sands ließ sich das schwer sagen, aber ihr Kopfnicken schien Zustimmung anzudeuten. Als Story dann beschloss, doch wieder hinzufahren, fand sie daher, es sei besser, nichts davon zu erzählen. Und weil es ihr schwer fiel, nicht alles zu erzählen, was sich in ihrem Leben ereignete, da es meistens so wenig war, rief sie an und sagte ihren Termin ab. Sie sagte, sie fahre in Urlaub. Es war inzwischen Sommer und Urlaub, also ganz normal. Mit einer Freundin, sagte sie. Du hast eine andere Jacke an als vorige Woche. Das war nicht vorige Woche. Nein? Das war vor 3 Wochen. Jetzt ist es draußen warm. Diese ist dünner, aber eigentlich brauche ich sie nicht. Man braucht überhaupt keine Jacke. Er fragte sie nach der Fahrt, nach den Bussen, die sie von Mildmay aus hatte nehmen müssen. Sie erzählte ihm, dass sie nicht mehr dort wohne. Sie erzählte ihm, wo sie jetzt wohnte, und auch von den 3 Bussen. »Das ist ja eine ganz schön weite Fahrt für dich. Gefällt es dir, an einem größeren Ort zu wohnen?« »Da findet man leichter Arbeit.« »Du arbeitest also?« Sie hatte ihm schon beim vorigen Besuch erzählt, wo sie wohnte, mit welchen Bussen sie fuhr, wo sie arbeitete. »Ich mache die Zimmer in einem Motel sauber«, sagte sie. »Das habe ich dir schon erzählt.« »Ach, ja, habe ich vergessen. Tut mir leid.« »Denkst du je daran, wieder zur Schule zu gehen? Zur Abendschule?« Sie sagte, dass sie daran denke, aber nie ernsthaft genug, um etwas zu unternehmen. Sie sagte, dass diese Arbeit ihr nichts ausmache. Dann schien es, als falle beiden nichts mehr ein. Er seufzte. Er sagte, »Entschuldigung, ich bin's wohl nicht mehr gewohnt, mich mit jemandem zu unterhalten.« »Was machst du so die ganze Zeit?« »Na ja, ich lese eine Menge und meditiere. So formlos.« »Ich weiß es zu schätzen, dass du herkommst. Das bedeutet mir viel. Aber du sollst nicht denken, dass du damit weitermachen musst. Ich meine nur, wenn du Lust hast. Komm einfach, wenn du Lust hast. Wenn irgendwas dazwischen kommt oder wenn dir nicht danach ist. Ich will sagen, allein die Tatsache, dass du überhaupt gekommen bist, dass du auch nur einmal gekommen bist, das ist für mich ein Geschenk. Verstehst du, was ich meine?« Sie sagte, ja, sie glaube schon. Er sagte, dass er sich nicht in ihr Leben einmischen wolle. »Das tust du nicht«, sagte sie. »Wolltest du genau das sagen? Ich dachte, du wolltest etwas anderes sagen.« Tatsächlich hätte sie beinahe gefragt, »in welches Leben?« »Nein«, sagte sie. Eigentlich nicht. Nichts anderes. Gut. 3 Wochen später erhielt sie einen Anruf. Es war Mrs. Sands. Sie war selbst am Apparat, nicht eine der Frauen in ihrem Büro. »Ach, Dolly, ich dachte, vielleicht sind Sie noch gar nicht zurück von Ihrem Urlaub. Sie sind also wieder da.« »Ja«, sagte Dolly und überlegte, was sie sagen konnte, wo sie gewesen sei. »Aber Sie sind noch nicht dazu gekommen, einen neuen Termin zu vereinbaren?« »Nein, noch nicht.« »Schon gut. Ich wollte nur sicher gehen. Geht es Ihnen gut?« »Ja.« »Schön. Sie wissen ja, wo ich bin, wenn Sie mich brauchen. Mal reden wollen.« »Ja.« »Also passen Sie auf sich auf.« Sie hatte Lloyd nicht erwähnt, hatte nicht gefragt, ob die Besuche weitergegangen waren. Sicher, Dolly hatte ihr ja gesagt, dass sie nicht weitergehen würden. Aber Mrs. Sands konnte meistens ziemlich gut spüren, was wirklich vorging, und sich auch ziemlich gut zurückhalten, wenn sie merkte, dass eine Frage sie nicht weiterbringen würde. Dolly wusste nicht, was sie gesagt hätte, wenn sie gefragt worden wäre, ob sie ihr eine Lüge aufgetischt hätte oder mit der Wahrheit herausgerückt wäre. Tatsächlich war sie gleich am nächsten Sonntag wieder hingefahren, nachdem er ihr mehr oder weniger gesagt hatte, dass es nicht wichtig war, ob sie kam oder nicht. Er hatte eine Erkältung. Er wusste nicht, wie er sich die geholt hatte. Vielleicht hatte die bei ihrem letzten Besuch schon in ihm gesteckt, sagte er, und deshalb war er neulich so verdrossen. Verdrossen? Sie hatte inzwischen selten mit jemandem zu tun, der solch ein Wort benutzte, und es klang für sie fremd. Aber er hatte schon immer die Gewohnheit gehabt, solche Wörter zu benutzen, und es hatte eine Zeit gegeben, da waren sie für sie nicht so gewesen wie jetzt. »Komme ich dir wie ein anderer Mensch vor?« fragte er. »Na ja, du siehst anders aus«, sagte sie vorsichtig. »Ich nicht auch?« »Du siehst schön aus«, sagte er traurig. Etwas in ihr wurde weich, aber sie kämpfte dagegen an. »Fühlst du dich anders?«, fragte er. »Fühlst du dich wie ein anderer Mensch?« Sie sagte, »weiß nicht. Und du?« Er sagte, »völlig.« Ein paar Tage später wurde ihr bei der Arbeit ein großer Umschlag übergeben. Er war an sie adressiert, mit der Anschrift des Motels. Er enthielt mehrere Bögen Briefpapier, die auf beiden Seiten beschrieben waren. Anfangs kam sie gar nicht auf die Idee, dass er von ihm war. Irgendwie hatte sie die Vorstellung, dass Leute im Gefängnis keine Briefe schreiben durften. Aber er war natürlich eine andere Sorte Häftling. Er war kein Verbrecher, nur ein gemeingefährlicher Geisteskranker. Das Schriftstück trug kein Datum und nicht einmal ein »Liebe Dolly«. Es fing einfach an, zu ihr zu sprechen, und zwar derart, dass sie dachte, es müsse sich um eine Art religiöse Einladung handeln. Die Menschen suchen überall nach der Lösung. Ihre Gehirne sind wund vom Suchen. So viele Dinge, die drängeln und ihnen wehtun. Man kann in ihren Gesichtern ihre Prellungen und ihre Schmerzen sehen. Sie sind voller Sorgen. Sie hasten umher. Sie müssen einkaufen gehen und in den Waschsalon sich die Haare schneiden lassen und ihren Lebensunterhalt verdienen oder sich ihren Sozialhilfescheck abholen. Die Armen müssen das tun. Und die Reichen müssen sorgfältig nach den besten Möglichkeiten suchen, ihr Geld auszugeben. Das ist auch Arbeit. Sie müssen die besten Häuser bauen mit goldenen Wasserhähnen für ihr warmes und kaltes Wasser und ihre Audis und elektrischen Zahnbürsten und alle möglichen Geräte und dann Alarmanlagen gegen Mord und Totschlag. Und ringsum hat niemand, ob reich oder arm, irgend Frieden in der Seele. Ich wollte Nachbar statt Niemand schreiben. Warum nur? Ich habe hier keinen Nachbarn. Da, wo ich bin, haben die Menschen wenigstens schon viel Verwirrung hinter sich gelassen. Sie wissen, welches ihre Besitztümer sind und immer sein werden. Und Sie müssen sich nicht mal Ihr eigenes Essen kaufen oder kochen oder auswählen. Auswahl gibt es hier nicht. Alles, was wir, die wir hier sind, bekommen können, ist das, was wir aus unserem eigenen Geist bekommen können. Am Anfang war alles in meinem Kopf Tohuwabohu. Es herrschte unablässig Sturm und ich schlug immer wieder den Kopf gegen Zement in der Hoffnung, ihn loszuwerden, meiner Qual und meinem Leben ein Ende zu machen. So wurden Strafen zugemessen. Ich wurde mit kaltem Wasser abgespritzt und gefesselt und bekam Drogen in die Blutbahn. Ich beklage mich auch gar nicht, denn ich musste lernen, dass darin kein Nutzen liegt. Es unterscheidet sich auch gar nicht von der sogenannten wirklichen Welt, in der die Menschen trinken und es treiben und Verbrechen begehen, um ihre Gedanken, die schmerzhaft sind, auszuschalten. Und oft werden sie gefangen und eingekerkert, aber nicht lange genug, damit sie auf der anderen Seite herauskommen. Und die ist entweder völliger Wahnsinn oder Frieden. Frieden. Ich bin zu Frieden gelangt und immer noch bei Verstand. Ich vermute, wenn du das jetzt liest, denkst du, dass ich etwas über Jesus Christus oder auf jeden Fall Buddha sagen werde, als hätte ich mich zu irgendeinem Glauben bekehrt. Nein, ich schließe nicht die Augen und werde dann von einer bestimmten höheren Macht emporgetragen. Ich weiß wirklich nicht, was mit all dem gemeint ist. Alles, was ich tue, ist, erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst ist irgendein Gebot von irgendwoher, wahrscheinlich aus der Bibel. Also bin ich vielleicht wenigstens darin dem Christentum gefolgt. Auch sei dir selber treu. Auch das habe ich versucht, falls es in der Bibel steht. Es besagt nicht, welchen Teilen, den Bösen oder den Guten, man treu bleiben soll. Es ist also nicht als Richtschnur für die Moral gemeint. Erkenne dich selbst bezieht sich ebenfalls nicht auf die Moral, wie wir sie im Verhalten kennen. Aber das Verhalten ist eigentlich nicht mein Anliegen, denn ich bin völlig zu Recht als Person verurteilt worden, die nicht richtig beurteilen kann, wie sie sich verhalten muss. Und deshalb bin ich hier. Zurück zum Erkennen in Erkenne dich selbst. Ich kann völlig ernsthaft behaupten, dass ich mich selbst kenne. Und ich kenne sogar das Schlimmste, dessen ich fähig bin. Und ich weiß, ich habe es getan. Ich werde von der Welt als Ungeheuer verurteilt und ich hadere nicht damit. Obwohl ich nebenbei sagen könnte, dass Männer, die Bomben abwerfen oder Städte niederbrennen oder Hunderttausende von Menschen aushungern und ermorden, nicht allgemein für Ungeheuer gehalten werden, sondern mit Medaillen und Ehrungen überhäuft werden. Nur Taten gegen einige wenige werden für schockierend und böse gehalten. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Beobachtung. Was ich in mir selbst erkenne, ist mein eigenes Böses. Das ist das Geheimnis meiner Ruhe. Ich meine, ich kenne mein Schlimmstes. Es mag schlimmer sein als das Schlimmste anderer Menschen, aber darüber brauche ich mir nicht den Kopf zu zerbrechen. Keine Entschuldigung. Ich habe Frieden gefunden. Bin ich ein Ungeheuer? Die Welt sagt es, und wenn alle das sagen, dann stimme ich zu. Aber dann sage ich, die Welt hat für mich eigentlich keine Bedeutung. Ich bin ich selbst und habe keine Möglichkeit, ein anderes Selbst zu sein. Ich könnte sagen, dass ich damals verrückt war, aber was bedeutet das? Verrückt? Normal? Ich bin ich? Ich konnte mein Ich damals nicht ändern und ich kann es heute nicht ändern. Dori, falls du bis hierher gelesen hast, es gibt eine besondere Sache, von der ich dir erzählen möchte, die ich aber nicht niederschreiben kann. Wenn du je daran denkst, wiederherzukommen, kann ich es dir sagen. Halte mich nicht für herzlos, nicht, dass ich die Dinge nicht ändern würde, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Ich schicke dir das an deinen Arbeitsplatz, denn an den und den Namen der Stadt erinnere ich mich. Mein Gehirn funktioniert also in mancher Hinsicht gut. Sie dachte, sie würde bei ihrem nächsten Besuch über dieses Schreiben mit ihm reden müssen und las es sich mehrmals durch, aber ihr fiel nichts dazu ein. Worüber sie eigentlich reden wollte, das war das, was sich angeblich nicht niederschreiben ließ. Doch als sie ihn dann wieder sah, benahm er sich, als hätte er ihr überhaupt nicht geschrieben. Sie suchte nach einem Gesprächsthema und erzählte ihm von dem früher mal berühmten Folk-Sänger, der in dieser Woche im Motel übernachtet hatte. Überraschenderweise wusste er über die Karriere dieses Sängers mehr als sie. Es stellte sich heraus, dass er einen Fernseher hatte oder zumindest Zugang zu einem und sich einige Shows ansah und natürlich regelmäßig die Nachrichten. Das gab ihnen ein bisschen Gesprächsstoff, bis sie nicht mehr anders konnte. Was ist nun die Sache, die du mir nur persönlich sagen kannst? Er sagte, es sei ihm lieber, sie hätte ihn nicht gefragt. Er wisse nicht, ob sie schon so weit seien, darüber zu reden. Da bekam sie Angst, das sei etwas, womit sie nicht fertig werden konnte, etwas Unerträgliches, wie, dass er sie immer noch liebte. Liebe war ein Wort, das sie absolut nicht hören konnte. Gut, sagte sie. Vielleicht sind wir ja noch nicht so weit. Dann sagte sie, trotzdem, besser, du sagst es mir. Wenn ich heute hier rausgehe und von einem Auto überfahren werde, dann werde ich es nie erfahren und du wirst keine Gelegenheit mehr haben, es mir zu sagen. Stimmt, sagte er. Also, was ist es? Nächstes Mal. Manchmal kann ich nicht mehr reden. Ich möchte schon, aber mir gehen einfach die Worte aus. Ich habe ständig an dich gedacht, seitdem du mich verlassen hast, Dory. Und es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Wenn du mir gegenüber sitzt, überkommen mich mehr Gefühle, als ich vielleicht zeige. Ich habe kein Recht vor dir, Gefühle zu zeigen, da du bestimmt mehr Recht darauf hast als ich, und du bist immer sehr beherrscht. Also werde ich widerrufen, was ich geschrieben habe, denn ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass ich dir besser schreiben, als mit dir reden kann. Wo fange ich also an? Den Himmel gibt es wirklich. Das ist eine Möglichkeit, aber nicht richtig, denn ich habe nie an Himmel und Hölle und so weiter geglaubt. Für mich war das immer ein Haufen dummes Zeug. Also muss es sich ziemlich komisch anhören, wenn ich jetzt davon anfange. So werde ich nur sagen, ich habe die Kinder gesehen. Ich habe sie gesehen und mit ihnen gesprochen. So. Was denkst du jetzt? Du denkst, jetzt ist er wirklich übergeschnappt. Oder es ist ein Traum und er merkt nicht, dass es ein Traum ist. Er erkennt nicht den Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit. Aber ich möchte dir sagen, ich kenne den Unterschied. Und was ich weiß, ist, sie existieren. Ich sage, sie existieren, nicht sie leben. Denn Leben heißt in unserer speziellen Dimension. Und ich sage nicht, dass sie darin sind. Ich denke sogar, sie sind es nicht. Aber sie existieren wirklich. Und es muss so sein, dass es noch eine andere Dimension gibt. Oder vielleicht unzählige Dimensionen. Aber was ich weiß, ist, dass ich zu derjenigen, in der sie sind, Zugang erlangt habe. Vielleicht bin ich dazu gekommen, weil ich so viel allein bin und immer nachdenken muss, mit so viel zum Nachdenken. Es gibt also eine Gnade, die nach so viel Leiden und Einsamkeit einen Weg gefunden hat, mir diese Belohnung zu geben, ausgerechnet mir, der dies nach Meinung der Welt am wenigsten verdient. Wenn du das bis hierher gelesen und noch nicht zerrissen hast, wirst du bestimmt etwas wissen wollen. Zum Beispiel, wie es ihnen geht. Es geht ihnen gut. Sie sind wirklich glücklich und vergnügt. Sie scheinen keine Erinnerung an irgendetwas Schlimmes zu haben. Sie sind vielleicht ein bisschen älter, als sie waren, aber das lässt sich schwer sagen. Sie scheinen auf verschiedenem Niveau zu verstehen. Ja, Man kann bei Dimitri merken, dass er sprechen gelernt hat, was er noch nicht konnte. Sie sind in einem Zimmer, das ich teilweise erkennen kann. Es ist wie unser Haus, nur geräumiger und schöner. Ich habe sie gefragt, wie sie versorgt werden, und sie haben mich nur ausgelacht und so in etwa gesagt, sie könnten sich selbst versorgen. Ich glaube, es war Sascha, der das gesagt hat. Manchmal reden sie durcheinander oder wenigstens kann ich ihre Stimmen nicht voneinander trennen. Aber ihre Wesen sind ganz deutlich und, muss ich sagen, fröhlich. Bitte schließ daraus nicht, dass ich verrückt bin. Aus Angst davor wollte ich dir nichts davon sagen. Ich war früher mal verrückt, aber glaube mir, ich habe meinen alten Wahnsinn abgeworfen, wie der Bär sein Winterfell abwirft. Oder vielleicht sollte ich sagen, wie eine Schlange ihre alte Haut abwirft. Ich weiß, wenn ich das nicht getan hätte, wäre mir nie diese Fähigkeit verliehen worden, mit Sascha und Barbara Ann und Dimitri wieder in Verbindung zu treten. Jetzt wünsche ich, dass auch du die Gelegenheit dazu erhältst, denn du verdienst es weitaus mehr als ich. Es mag dir schwerer fallen, weil du viel mehr als ich in der Welt lebst, aber wenigstens kann ich dir dies mitteilen, die Wahrheit, und dir sagen, ich habe sie gesehen, in der Hoffnung, dass es dir das Herz leichter macht. Dory überlegte, was Mrs. Sands wohl sagen oder denken würde, wenn sie diesen Brief las. Mrs. Sands würde natürlich vorsichtig sein, sie würde sich hüten, ihn rundheraus für verrückt zu erklären, aber sie würde Dory behutsam und freundlich in diese Richtung lenken. Oder man könnte auch sagen, nicht in diese Richtung lenken, sondern einfach die Unklarheit beseitigen, sodass Dory schließlich mit etwas dastehen würde, das so aussah, als sei es von Anfang an ihre eigene Überzeugung gewesen. Sie würde den ganzen gefährlichen Unsinn, hier sprach Mrs. Sands, aus ihrem Kopf verbannen müssen. Deshalb machte Dory einen weiten Bogen um sie. Dabei war Dory selbst der Meinung, dass er verrückt war, und in dem, was er geschrieben hatte, fand sie einen Rest von der alten Prahlerei. Sie antwortete ihm nicht. Tage vergingen, Wochen. Sie änderte ihre Meinung nicht, aber sie hielt an dem, was er geschrieben hatte, immer fest wie an einem Geheimnis. Und von Zeit zu Zeit, wenn sie gerade dabei war, einen Badezimmerspiegel einzusprühen oder ein Laken glatt zu ziehen, überkam sie ein Gefühl. Fast 2 Jahre lang hatte sie keinerlei Notiz von den Dingen genommen, die Menschen im Allgemeinen glücklich machen, wie schönes Wetter oder blühende Blumen oder der Geruch einer Bäckerei. Sie verspürte immer noch nicht dieses spontane Glücksgefühl, aber doch eine leise Erinnerung daran. Es hatte nichts mit dem Wetter oder mit Blumen zu tun. Es war die Vorstellung von den Kindern in dem, was er ihre Dimension genannt hatte, die in ihr aufkam und sie zum ersten Mal ein wenig aufrichtete, statt ihr weh zu tun. In der ganzen Zeit, seit dem Geschehnis, war jeder Gedanke an die Kinder etwas gewesen, das sie sofort entfernen, herausreißen musste, wie ein Messer in der Kehle. Sie konnte ihren Namen nicht denken, und wenn sie einen Namen hörte, der wie einer der ihren klang, dann musste sie auch den herausreißen. Sogar Kinderstimmen, ihre Schreie und das Patschen ihrer Füße, wenn sie zum Swimmingpool des Motels rannten, mussten von einer Art Tür verbannt werden, die sie hinter ihren Ohren zuschlagen konnte. Doch anders als bisher hatte sie jetzt eine Zuflucht, in die sie sich retten konnte, wenn solche Gefahren irgendwo um sie herum auftraten. Und wer hatte ihr die gegeben? Nicht Mrs. Sands, so viel war sicher. Nicht in all den Stunden, in denen sie neben ihren Schreibtisch gerückt war, immer mit dem Kleenex diskret zur Hand. Lloyd hatte sie ihr gegeben, Lloyd. Dieser schreckliche Mensch, dieser isolierte und wahnsinnige Mensch. Wahnsinnig, wenn man es so nennen wollte, aber war es nicht möglich, dass stimmte, was er sagte, dass er tatsächlich auf der anderen Seite herausgekommen war? Und wer wollte sagen, dass die Visionen eines Menschen, der so etwas getan und solch eine Reise zurückgelegt hatte, nicht etwas bedeuten konnten? Dieser Gedanke schlängelte sich in ihren Kopf und blieb dort. Zusammen mit der Überlegung, dass von allen Menschen Lloyd der eine sein könnte, mit dem sie jetzt zusammen sein sollte, wie anders konnte sie auf der Welt von Nutzen sein, sie schien das zu jemandem zu sagen, wahrscheinlich zu Mrs. Sands. Wozu war sie sonst da, wenn nicht, um ihm wenigstens zuzuhören? »Ich habe nicht gesagt, um ihm zu verzeihen«, sagte sie im Kopf zu Mrs. Sands. »Das würde ich nie sagen, das würde ich nie tun.« »Doch andererseits bin ich durch das, was geschehen ist, nicht ebenso von allem abgeschnitten wie er? Niemand, der davon weiß, würde mich um sich haben wollen. Was ich auch tue, es erinnert andere an etwas, woran niemand erinnert werden will.« Eine Maskierung war eigentlich gar nicht möglich. Diese gelbe Dornenkrone war zu nichts zu gebrauchen. Also saß sie wieder im Bus und war auf dem Highway unterwegs. Sie erinnerte sich an die Nächte unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter, als sie sich hinausstahl, um sich mit Lloyd zu treffen, und der Freundin ihrer Mutter, der Frau, bei der sie wohnte, etwas vorlog, wo sie hingehe. Sie erinnerte sich an den Namen der Freundin ihrer Mutter, Laurie. Wer außer Lloyd konnte sich inzwischen an die Namen der Kinder erinnern oder an die Farbe ihrer Augen? Mrs. Sands nannte sie, wenn sie sie erwähnen musste, nicht einmal die Kinder, sondern ihre Familie und warf sie alle zusammen in einen Topf. Als sie sich damals mit Lloyd treffen wollte und Laurie belog, hatte sie kein Schuldgefühl gehabt, nur ein Gefühl von Bestimmung, Unterwerfung, als sei sie zu keinem anderen Zweck auf die Welt gekommen, als mit ihm zusammen zu sein und ihn zu verstehen. So war es jetzt nicht mehr. Es war nicht dasselbe. Sie saß auf dem vordersten Sitz rechts vom Fahrer. Sie hatte klare Sicht durch die Windschutzscheibe. Und deshalb war sie der einzige Fahrgast im Bus, die einzige Person außer dem Fahrer, die sah, wie ein Pickup, ohne zu verlangsamen, aus einer Nebenstraße kam, vor ihnen über den leeren Sonntagmorgen-Highway donnerte und in den Straßengraben stürzte, und die noch etwas Seltsameres sah. Der Fahrer des Pritschenwagens segelte durch die Luft, er flog schnell und langsam zugleich, absurd und trotzdem elegant. Er landete in dem Kies am Rand der Fahrbahn. Die anderen Fahrgäste wussten nicht, warum der Fahrer auf die Bremse getreten war und so abrupt und unangenehm gehalten hatte. Und anfangs dachte Dory nur, wie ist er rausgekommen? Dieser junge Mann oder Junge, der am Steuer eingeschlafen sein musste, wie war es ihm gelungen, aus der Kabine zu fliegen und sich so graziös in die Luft zu werfen? »Ein Kerl direkt vor uns«, sagte der Fahrer zu seinen Fahrgästen. Er versuchte, laut und ruhig zu sprechen, aber in seiner Stimme lag ein Zittern vor Schreck, etwas wie Ehrfurcht. »Ist eben über die Straße gepflügt und in den Graben. Wir fahren so bald wie möglich weiter, und in der Zwischenzeit steigen Sie bitte nicht aus dem Bus.« Als habe sie das nicht gehört oder als habe sie ein besonderes Recht, sich nützlich zu machen, stieg Dory hinter ihm aus. Er tadelte sie nicht. »Verdammtes Arschloch«, sagte er, als sie die Straße überquerten, und in seiner Stimme lagen jetzt nur Verärgerung und Wut. »Verdammter Scheißbengel, ist das zu fassen?« Der Junge lag auf dem Rücken, Arm und Beine ausgestreckt wie jemand, der einen Engel im Schnee macht. Nur das Kies um ihn lag nicht Schnee. Seine Augen waren nicht ganz geschlossen. Ein junges Bürschchen, das hoch aufgeschossen war, noch bevor es sich rasieren musste, wahrscheinlich ohne Führerschein. Der Fahrer sprach jetzt in sein Telefon. »Etwa eine Meile südlich von Bayfield, auf der östlichen Seite vom Highway 21.« Ein Rinnsal aus rosa Schaum lief unter dem Kopf des Jungen hervor, dicht bei seinem Ohr. sah gar nicht wie Blut aus, sondern wie der Schaum, den man von Erdbeeren beim Marmeladekochen abschöpft. Dory hockte sich neben ihn. Sie legte die Hand auf seine Brust, die sich nicht regte. Sie beugte das Ohr hinunter. Jemand hatte vor kurzem sein Hemd gebügelt, es hatte diesen Geruch. Keine Atmung. Aber ihre Finger auf seinem glatten Hals fanden einen Puls. Ihr fiel etwas ein, was jemand ihr gesagt hatte. Lloyd hatte es ihr gesagt, falls eines der Kinder einen Unfall hatte und er nicht da war. Die Zunge kann die Atmung blockieren, wenn sie in den Gaumen zurückgerutscht ist. Sie legte eine Hand auf die Stirn des Jungen und die andere unter sein Kinn. Drückt die Stirn runter und das Kinn hoch, um den Luftweg freizumachen. Ein kurzer, fester Ruck. Wenn er dann immer noch nicht atmete, musste sie ihn beatmen. Sie hält sich die Nase zu, holt tief Luft, drückt ihre Lippen auf seinen Mund und pustet. Zweimal pusten und Pause. Zweimal pusten und Pause. Eine andere Männerstimme, nicht die des Busfahrers. Ein Autofahrer musste angehalten haben. »Wollen Sie ihm die Decke unter den Kopf legen?« Sie schüttelte kurz den Kopf. Ihr war noch etwas eingefallen, nämlich das Opfer nicht zu bewegen, damit man die Wirbelsäule nicht verletzte. Sie stülpte ihren Mund über seinen, drückte ihn auf seine warme, frische Haut. Sie pustete und wartete, pustete und wartete wieder. Und ein Hauch von Feuchtigkeit schien ihr ins Gesicht zu steigen. Der Busfahrer sagte etwas, aber sie konnte nicht hochsehen. Dann spürte sie es deutlich, ein Atemzug aus dem Mund des Jungen. Sie legte ihre gespreizte Hand auf seine Brust und anfangs merkte sie nicht, ob sie sich hob und senkte, weil sie selbst so zitterte. Doch, doch, es war ein richtiger Atemzug. Der Luftweg war frei, er atmete selbstständig, er atmete. »Legen Sie ihm die einfach über«, sagte sie zu dem Mann mit der Decke, »um ihn zu wärmen.« »Lebt er?« fragte der Busfahrer über sie gebeugt. Sie nickte. Ihre Finger fanden wieder den Puls. Der schreckliche rosa Schaum floss nicht mehr. Vielleicht war es nichts Schlimmes, nichts aus seinem Gehirn. »Ich kann den Bus nicht auf Sie warten lassen«, sagte der Fahrer. »Wir haben sowieso schon Verspätung.« Der Autofahrer sagte, »Fahren Sie ruhig, ich kann die Frau mitnehmen.« »Seid still, seid doch still«, wollte sie ihnen sagen. Ihr schien, es müsse Stille herrschen, es müsse sich alles in der Welt um den Körper des Jungen herum darauf konzentrieren, ihn an seine Pflicht zum Atmen zu erinnern. Ein leichtes Hauchen, aber jetzt regelmäßig, sanft regte sich die Brust. »Mach weiter, mach weiter.« »Haben Sie gehört? Der Mann da sagt, er bleibt hier und passt auf«, sagte der Busfahrer. »Der Rettungswagen kommt so schnell er kann.« »Fahren Sie weiter«, sagte Dory. »Die werden mich schon mitnehmen und dann fahre ich heute Abend mit Ihnen wieder zurück.« Er musste sich vorbeugen, um sie zu hören. Sie sprach fast tonlos, ohne den Kopf zu heben, so als sei ihr Atem kostbar. »Bestimmt?« fragte er. »Bestimmt.« »Sie müssen nicht nach London?« »Nein.« Erzählungen 1. Das Schönste im Winter war die Heimfahrt nach dem Musikunterricht, den sie wöchentlich in der Rough River School gab. Es war dann schon dunkel und es konnte sein, dass in den höher gelegenen Straßen der Stadt Schnee fiel, während das Auto auf der Küstenstraße von Regen gepeitscht wurde. Joyce fuhr über die Stadtgrenzen hinaus in den Wald und obwohl es ein richtiger Wald mit großen Douglas-Tannen und Zedern war, wohnten Leute darin, jeweils etwa eine Viertelmeile voneinander entfernt. Einige betrieben Gemüsegärtnereien, manche hielten Schafe oder Reitpferde. Und es gab Werkstätten wie die von John, er war Möbeltischler und Restaurateur. Außerdem Dienstleistungen, wie sie am Straßenrand und besonders in diesem Teil der Welt angepriesen wurden, Tarot-Weissagungen, Kräutermassagen, Konfliktbewältigung. Einige Leute lebten in Wohnwagen, andere hatten sich eigene Häuser mitsamt Strohdächern und Blockhüttenfassaden gebaut. Und wieder andere wie John und Joyce renovierten alte Bauernhäuser. Eines sah Joyce besonders gern, wenn sie nach Hause kam und in ihr eigenes Grundstück einbog. Zu jener Zeit bauten sich viele Leute, auch einige von denen mit Strohdach, sogenannte Terrassentüren ein, sogar wenn sie, wie John und Joyce, gar keine Terrasse hatten. Diese Türen blieben meistens ohne Vorhänge und die beiden hohen Rechtecke aus Licht wirkten wie ein Anzeichen oder ein Versprechen von Gemütlichkeit, Sicherheit und Wohlstand. Warum das mehr als bei gewöhnlichen Fenstern so war, vermochte Joyce nicht zu sagen. Vielleicht, weil die meisten nicht nur den Blick auf das Waldesdunkel freigaben, sondern auch den direkten Zugang dazu erlaubten und weil sie das traute Heim so arglos zur Schau stellten. Leute in voller Größe, die kochten oder fernsahen. Szenen, die sie entzückten, auch wenn sie wusste, dass drinnen nicht alles so wunderbar war. Was sie sah, wenn sie in die eigene, ungepflasterte, pfützenreiche Auffahrt einbog, war diese von John eingebaute Doppeltür, die das entkernte, lichte Innere ihres Hauses umrahmte. Die Trittleiter, die unfertigen Küchenschränke, die freigelegte Treppe, das warme Holz im Licht der Arbeitslampe, die John sich immer dorthin legte, wo er sie gerade brauchte, wo er gerade arbeitete. Er arbeitete den ganzen Tag lang in seinem Schuppen, und sobald es dunkelte, schickte er seinen Lehrling heim und arbeitete im Haus weiter. Wenn er ihr Auto hörte, wandte er ihr zur Begrüßung nur für einen Augenblick den Kopf zu. Seine Hände waren meistens zu beschäftigt, um zu winken. Joyce saß im Auto, hatte die Scheinwerfer schon ausgestellt, sammelte die Einkäufe oder die Post ein, die sie ins Haus mitnehmen musste, und genoss es, noch die Schritte zur Tür vor sich zu haben, durch die Dunkelheit und den Wind und den kalten Regen. Sie hatte dann das Gefühl, die Arbeit des Tages abzuschütteln, die mühsam und ungewiss war, das Vermitteln von Musik an die Gleichgültigen und die Empfänglichen. Wie viel besser war es doch, mit Holz zu arbeiten und allein, den Lehrling ließ sie außer Acht, als mit unberechenbarem jugendlichem Menschenmaterial. John sagte sie nichts davon. Er hörte es gar nicht gern, wenn davon geredet wurde, wie elementar und gut und ehrlich es war, mit Holz zu arbeiten, welche Rechtschaffenheit das hatte, welche Würde. »Quatsch«, sagte er dann. John und Joyce hatten sich in der Highschool kennengelernt, in einer Industriestadt in Ontario. Joyce hatte den zweithöchsten Intelligenzquotienten in der Klasse und John hatte den höchsten in der Schule und wahrscheinlich in der ganzen Stadt. Von ihr erwartete man, dass sie eine exzellente Geigerin werden würde. Das war, bevor sie die Geige gegen das Cello tauschte. Und in ihm sah man den künftigen Wissenschaftler, dessen phänomenale Forschung sich in der normalen Welt gar nicht beschreiben ließ. In ihrem ersten Jahr am College schmissen beide das Studium hin und brannten zusammen durch. Sie nahmen hier und da irgendwelche Jobs an, durchquerten per Bus den Kontinent, lebten ein Jahr lang an der Küste von Oregon und söhnten sich von Ferne mit ihren Eltern aus, für die ein Licht in der Welt erloschen war. Sie waren eigentlich ein bisschen spät dran, um noch als Hippies durchzugehen, aber ihre Eltern nannten sie so. Sie selbst sahen sich nie so. Sie nahmen keine Drogen, kleideten sich konservativ, wenn auch ziemlich schäbig. Und John legte Wert darauf, sich zu rasieren und sich von Joyce die Haare schneiden zu lassen. Nach einiger Zeit hatten sie die schlecht bezahlten Aushilfsjobs satt und borgten sich von ihren enttäuschten Familien Geld, um sich für bessere Arbeit zu qualifizieren. John lernte Tischlern und Schreinern und Joyce erwarb ein Diplom, das ihr erlaubte, in Schulen Musik zu unterrichten. Sie fand eine Stellung in Rough River. Zusammen kauften sie dieses baufällige Haus für so gut wie nichts und richteten sich auf eine neue Phase in ihrem Leben ein. Sie legten einen Garten an und lernten ihre Nachbarn kennen, von denen einige immer noch richtige Hippies waren, die tief im Wald kleine Anbauprojekte betrieben und mit Halsketten aus Holzperlen und mit Duftkissen handelten. Die Nachbarn mochten John. Er war immer noch drahtig, mit strahlenden Augen, zwar ich-bezogen, aber bereit zuzuhören. Zu jener Zeit versuchten gerade viele Leute mit Computern zurechtzukommen, die er verstand und geduldig erklären konnte. Joyce war weniger beliebt. Ihre Unterrichtsmethoden galten als zu förmlich. Joyce und John bereiteten zusammen das Abendessen zu und tranken von ihrem selbstgemachten Wein. Johns Methode der Weinherstellung hielt sich erfolgreich an ein genaues Rezept. Joyce redete über die entnervenden und komischen Situationen ihres Tages. John redete nicht viel, auch weil er mehr mit dem Kochen beschäftigt war. Wenn sie dann aßen, konnte es sein, dass er ihr von einem Kunden erzählte, der an dem Tag gekommen war, oder von seinem Lehrling, von Edie. Und sie lachten über etwas, das Edie gesagt hatte, aber nicht verächtlich. Edie war wie ein Haustier, dachte Joyce manchmal, oder wie ein Kind. Doch wenn sie ein Kind gewesen wäre, ihre Tochter und so geartet, wie sie war, dann wären sie womöglich zu ratlos und vielleicht zu besorgt gewesen, um zu lachen. Warum? Wie geartet? Edie war nicht dumm. John sagte, zumindest als Schreinerin war sie kein Genie, aber sie lernte dazu und behielt, was sie gelernt hatte. Aber am wichtigsten war, dass sie nicht zu Geschwätzigkeit neigte. Davor hatte er die größte Angst gehabt, als sich die Möglichkeit ergeben hatte, einen Lehrling einzustellen. Ein Regierungsprogramm war aufgelegt worden. Er sollte einen bestimmten Betrag dafür erhalten, einer Person etwas beizubringen, die außerdem während der Ausbildung genug Geld für den Lebensunterhalt bekam. Anfangs war er nicht dazu bereit, doch Joyce hatte ihn überredet. Sie fand, sie hatten eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber. Edie mochte nicht viel reden, aber wenn sie sich äußerte, dann mit Nachdruck. »Ich meide alle Drogen und den Alkohol«, erklärte sie ihnen beim ersten Gespräch. »Ich gehöre den anonymen Alkoholikern an und bin trocken, aber nicht gesund. Wir sagen nie, dass wir gesund sind, denn wir sind es nicht. Man wird es nie mehr, solange man lebt. Ich habe eine 9-jährige Tochter und sie wurde ohne Vater geboren, also bin ich allein für sie verantwortlich und habe die Absicht, sie gut zu erziehen. Mein Ehrgeiz ist es, Tischlerin zu lernen, damit ich für mich und mein Kind sorgen kann.« Während dieser Rede saß sie da und sah beiden in die Augen, immer abwechselnd über den Küchentisch hinweg. Sie war eine kleine, kräftige junge Frau, die nicht alt oder zerstört genug aussah, um eine lange Karriere als Trinkerin hinter sich zu haben. Breite Schultern, dichter Pony, dicker Pferdeschwanz, keine Aussicht auf ein Lächeln. »Und noch eins«, sagte sie. Sie knöpfte ihre langärmelige Bluse auf und zog sie aus. Sie trug ein Unterhemd. Beide Arme, der obere Teil ihrer Brust und, als sie sich umdrehte, ihres Rückens, waren mit Tätowierungen bedeckt. Es war, als sei ihre Haut zu einem Kleidungsstück geworden oder auch zu einem unendlichen Comic aus verzerrten Fratzen und zarten Gesichtern, heimgesucht von Drachen und Meeresungeheuern und Flammen, zu verworren oder vielleicht zu entsetzlich, um verständlich zu sein. Als erstes fragte man sich natürlich, ob ihr ganzer Körper derart umgestaltet war. »Wie beeindruckend«, sagte Joyce so neutral wie möglich. »Also ich weiß nicht, wie beeindruckend es ist, aber es hätte einen Haufen Geld gekostet, wenn ich es hätte bezahlen müssen«, sagte Edie. »Auf sowas habe ich mal gestanden. Ich zeig's Ihnen bloß, weil manche Leute was dagegen haben. Könnte ja sein, es wird heiß im Schuppen und ich muss im Hemd arbeiten.« »Wir nicht«, sagte Joyce und sah John an. Der zuckte die Achseln. Sie fragte Edie, ob sie eine Tasse Kaffee wollte. »Nein, danke«, Edie zog ihre Bluse wieder an. »Viele bei den anonymen Alkoholikern, die scheinen geradezu von Kaffee zu leben. Ich sage denen immer, ich sage, warum tauscht ihr eine schlechte Angewohnheit gegen eine andere?« »Erstaunlich«, sagte Joyce hinterher. Man hat das Gefühl, ganz egal, was man sagt, sie hält einem gleich einen Vortrag. Ich habe nicht gewagt, nach der unbefleckten Empfängnis zu fragen. John sagte, sie ist stark. Das ist die Hauptsache. Ich habe mir ihre Arme angesehen. Wenn John stark sagt, meint er genau das, was das Wort früher bedeutete. Er meint, sie kann Bäume ausreißen. Bei der Arbeit hört John im Radio CBC Musik, aber auch Nachrichten, Kommentare und Hörersprechstunden. Manchmal gibt er wieder, welche Meinungen Edie dazu geäußert hat. Edie glaubt nicht an die Evolution. Es hatte eine Hörersprechstunde gegeben, in der sich einige gegen das äußerten, was in den Schulen unterrichtet wurde. Warum nicht? Na, weil in diesen Bibelländern, sagte John und schaltete dann zu seiner festen, eintönigen Edie-Stimme um, da in diesen Bibelländern gibt es viele Affen und die Affen haben sich immer von den Bäumen heruntergeschwungen und deshalb sind manche auf die Idee gekommen, dass Affen sich einfach heruntergeschwungen und in Menschen verwandelt haben. Aber zuallererst, sagte Joyce, lass sein, versuch's gar nicht erst. Kennst du nicht die erste Regel in Streitgesprächen mit Edie? Lass sein und halt den Mund. Edie glaubte auch, dass die großen Pharmakonzerne das Heilmittel gegen Krebs kannten, aber in Absprache mit den Ärzten diese Information wegen des Geldes, das sie und die Ärzte verdienten, geheim hielten. Als die Ode an die Freude im Radio gespielt wurde, musste John sie abstellen, weil Edie sie schrecklich fand wie eine Beerdigung. Außerdem war sie der Meinung, John und Joyce, naja, eigentlich Joyce, sollten Weinflaschen, in denen noch Wein drin war, nicht einfach weithin sichtbar auf dem Küchentisch stehen lassen. »Geht Sie das was an?«, fragte Joyce. »Ihrer Meinung nach ja.« »Wann hat sie Zeit, unseren Küchentisch zu überprüfen?« »Sie muss durch die Küche, wenn sie auf die Toilette geht. Sie kann ja nicht gut ins Gebüsch pinkeln.« »Ich weiß wirklich nicht, was sie das...« »Und manchmal kommt sie rein und macht uns ein Sandwich.« »Na und?« »Es ist meine Küche. Unsere.« »Das ist doch nur, weil sie sich vom Alkohol bedroht fühlt. Sie ist immer noch ziemlich verletzlich. So was können wir beide gar nicht verstehen.« »Bedroht. Alkohol. Verletzlich.« Was waren das für Wörter, die John auf einmal benutzte? Endlich, in diesem Augenblick, begriff sie es, obwohl er selbst davon noch keine Ahnung hatte. Er war dabei, sich zu verlieben. Er war dabei. Das deutet auf eine Zeitspanne hin, auf ein Hineingleiten. Aber man kann es sich auch wie einen Ruck vorstellen, wie einen Augenblick oder eine Sekunde. Jetzt ist John nicht in Edie verliebt. Tick, jetzt ist er es. Das kommt einem völlig unwahrscheinlich oder unmöglich vor, es sei denn, man denkt an einen Schlag vor den Kopf, eine plötzliche Heimsuchung, an den Schicksalsschlag, der einen Mann zum Krüppel macht, den bösen Scherz, der klare Augen in blinde Steine verwandelt. Joyce machte sich daran, ihn davon zu überzeugen, dass er sich irrte. Er hatte so wenig Erfahrung mit Frauen. Keine. Außer mit ihr. Sie hatten immer die Meinung vertreten, dass Experimente mit verschiedenen Partnern kindisch waren, dass Ehebruch umständlich und zerstörerisch war. Jetzt fragte sie sich, hätte er öfter mal was mit einer anderen haben sollen? Und er war die dunklen Wintermonate lang in seiner Werkstatt eingesperrt gewesen, der selbstgewissen Ausstrahlung von Edie ausgeliefert, vergleichbar einer Erkrankung durch ständige schlechte Luft. Edie würde ihn noch verrückt machen, wenn er sie weiterhin ernst nahm. »Hab dran gedacht«, sagte er. »Vielleicht hat sie's schon.« Joyce sagte, das sei blödes, pubertäres Gerede, so zu tun, als sei er ohnmächtig und hilflos. »Was bildest du dir ein, wer du bist? Ein Ritter der Tafelrunde? Hat dir jemand einen Zaubertrank verabreicht?« Dann entschuldigte sie sich. »Da bleibe nur eins«, sagte sie, »nämlich das gemeinsam zu bewältigen. Die Wanderung durchs finstere Tal. Eines schönen Tages nur noch ein kleiner Ausrutscher in ihrer Ehe.« Wir werden das durchstehen, sagte sie. John sah sie wie von Ferne sogar freundlich an. Es gibt kein Wir, sagte er. Wie konnte das passieren? Joyce fragt das John und sich selbst und dann andere. Ein trampeliges, traniges Lehrmädchen in ausgebeulter Hose und Flanellhemden und, jedenfalls zur Winterszeit, einem dicken, graubraunen, mit Sägemehl bestäubten Pullover. Ein Verstand, der unerbittlich von einem Klischee oder Fimmel zum nächsten stapft und jeden Schritt der Reise zum Dogma erklärt. Solch eine Person hat Joyce ausgestochen. Joyce mit ihren langen Beinen, der schlanken Taille und dem langen Zopf aus dunklen, seidigen Haaren, mit ihrem Witz und ihrer Musik und dem zweithöchsten Intelligenzquotienten. »Ich will dir sagen, woran es, glaube ich, gelegen hat«, sagt Joyce. »Später, als die Tage länger geworden sind und die Kerzen der Sumpflilien in den Gräben flammen«, als sie mit Sonnenbrille zum Musikunterricht erschien, um Augen zu verbergen, die vom Weinen und Trinken geschwollen waren und nach der Arbeit nicht nach Hause, sondern in den Willingdon Park fuhr, in der Hoffnung, John werde aus Angst vor ihrem Selbstmord dort nach ihr suchen, was er auch tat, aber nur einmal. »Ich glaube, es hat daran gelegen, dass sie auf der Straße gewesen ist«, sagte sie. »Prostituierte lassen sich fürs Geschäft tätowieren und Männer erregt sowas. Ich meine nicht die Tätowierungen, die natürlich auch, die erregen sie auch. Ich meine die Tatsache, dass sie käuflich gewesen ist. So viel Verfügbarkeit und Erfahrung und jetzt bekehrt. Da hast du sie, die verfickte Maria Magdalena, wie sie leibt und lebt. Und er ist sexuell völlig unbedarft. Das Ganze ist wirklich zum Kotzen.« Sie hat jetzt Freundinnen, mit denen sie so reden kann. Sie alle haben Geschichten zu erzählen. Einige kannte sie schon vorher, aber nicht so gut wie jetzt. Die Frauen tauschen sich aus, trinken und lachen, bis sie weinen. Sie sagen, sie können es nicht glauben. Männer, was sie tun. Es ist so krank und dumm, man kann's nicht glauben. Deswegen ist es wahr. Inmitten dieser Gespräche fühlt Joyce sich wohl. Doch. Sie sagt, dass es sogar Augenblicke gebe, in denen sie John dankbar sei, denn sie fühle sich jetzt lebendiger als je zuvor. Es sei schrecklich, aber wunderbar. Ein neuer Anfang. Die nackte Wahrheit. Das nackte Leben. Aber wenn sie um 3 oder 4 Uhr morgens aufwachte, fragte sie sich, wo sie war. Nicht mehr in ihrem Haus. Edie war jetzt in diesem Haus. Edie und ihr Kind und John. Ein Tausch, den Joyce selbst vorgeschlagen hatte, mit dem Gedanken, das könnte John zur Vernunft bringen. Sie zog in eine Wohnung in der Stadt. Die Wohnung gehörte einer Lehrerin, die ein Sabbatjahr hatte. Sie wachte nachts auf. Die blinkenden rosa Lichter vom Restaurantschild auf der anderen Straßenseite schienen durchs Fenster und beleuchteten den mexikanischen Krimskrams der anderen Lehrerin. Kakteen, herunterhängende Katzenaugen, Decken mit Streifen in der Farbe von getrocknetem Blut. All die betrunkenen Einsichten, all der heitere Überschwang waren fort, ausgesondert wie Erbrochenes. Davon abgesehen war sie nicht verkatert. Sie konnte anscheinend in Alkohol baden und anschließend trocken, plattgedrückt wie Pappe, aufwachen. Ihr Leben dahin. Ein alltägliches Malheur. In Wahrheit war sie immer noch betrunken, obwohl sie sich stocknüchtern fühlte. Sie lief Gefahr, sich ins Auto zu setzen und zum Haus hinauszufahren. Nicht in einen Graben zu fahren, denn sie fuhr dann immer sehr langsam und ruhig, sondern im Hof vor den dunklen Fenstern zu halten und John zuzurufen, dass sie damit aufhören mussten. »Hör auf damit, das ist alles falsch, sag ihr, sie soll weggehen.« »Weißt du noch, wie wir auf der Wiese geschlafen haben und aufgewacht sind und um uns herum kauten die Kühe und am Abend vorher hatten wir sie gar nicht bemerkt? Weißt du noch, wie wir uns in dem eiskalten Bach gewaschen haben? Wir haben auf Vancouver Island Pilze gesammelt und sind nach Ontario geflogen und haben sie da verkauft, um die Fahrt bezahlen zu können, als deine Mutter krank war und wir dachten, dass sie stirbt. Und wir sagten, was für ein Witz, wir sind gar keine Junkies, sondern erfüllen nur eine Sohnespflicht. Sonne ging auf. Die grellen mexikanischen Farben grinsten sie allmählich in all ihrer Scheußlichkeit an. Und nach einer Weile stand sie auf und wusch sich, klatschte sich Rouge auf die Wangen, trank schwarzen Kaffee, stark wie Gift, und zog etwas von ihren neuen Sachen an. Sie hatte sich neue, spärliche Tops, wehende Röcke und dazu Ohrringe gekauft, die mit Federn in allen Farben des Regenbogens verziert waren. So ging sie hinaus, um an der Schule Musik zu unterrichten. Sah aus wie eine Zigeunertänzerin oder eine Bardame. Sie lachte über alles und flirtete mit jedem. Mit dem Mann, der ihr im Schnellrestaurant unten das Frühstück machte, mit dem Jungen, der Benzin in ihren Tank füllte, und mit dem Beamten, der ihr am Postschalter Briefmarken verkaufte. Sie hatte die Vorstellung, dass John davon hören würde, wie hübsch sie aussah, wie sexy und glücklich, wie sie alle Männer einfach umhaute. Sobald sie die Wohnung verließ, war sie auf einer Bühne. Und John war der eigentliche, wenn auch indirekte Zuschauer. Obwohl John sich nie etwas aus reizendem Aussehen und kokettem Verhalten gemacht hatte, nie gefunden hatte, dass sie deshalb attraktiv war. Als sie auf Reisen waren, hatten sie sich oft mit gemeinsamer Garderobe begnügt, dicke Socken, Jeans, dunkle Hemden, Windjacken. Noch eine Veränderung. Sogar bei den kleinsten oder den minder bemittelsten Kindern, die sie unterrichtete, war der Tonfall jetzt zärtlich, voll schelmischem Gelächter, ihre Ermutigungen unwiderstehlich. Sie bereitete die Schüler auf das Konzert am Schluss des Schuljahres vor. Bislang war sie von diesem Abend mit öffentlichen Auftritten gar nicht begeistert gewesen. Ihrer Meinung nach beeinträchtigte er den Fortschritt der Schüler, die begabt waren, er trieb sie in eine Situation, für die sie noch nicht bereit waren. So viel Anstrengung und Anspannung konnten nur falsche Werte hervorbringen. Aber in diesem Jahr stürzte sie sich auf alle Komponenten des Abends, das Programm, die Beleuchtung, die Ansagen und natürlich die Auftritte. Es solle allen Spaß machen, erklärte sie den Schülern ebenso wie den Zuschauern. Natürlich zählte sie darauf, dass John da sein würde. Edies Tochter gehörte zu denen, die auftraten, also musste Edie kommen. Und John musste Edie begleiten. Johns und Edies erster Auftritt als Paar vor der ganzen Stadt, ihr Bekenntnis, davor konnten sie sich nicht drücken. Solch ein Partnerwechsel war nicht beispiellos, besonders nicht unter den Leuten, die südlich der Stadt wohnten, aber ganz alltäglich war er auch nicht. Es reichte nicht zu einem Skandal, aber das hieß nicht, dass so etwas keine Beachtung fand. Eine gewisse Zeit lang wurde darüber geredet, bis schließlich wieder Ruhe einkehrte und alle sich an die neue Verbindung gewöhnt hatten, wie die Beteiligten selbst. Und es konnte gut sein, dass die neu liierten Partner im Lebensmittelgeschäft mit den Verflossenen plauderten oder sie zumindest grüßten. Aber das war nicht die Rolle, in der Joyce sich sah, beobachtet von John und Edie, eigentlich nur von John, am Abend des Konzerts. Aber was sah sie? Wer weiß. Sie stellte sich, jedenfalls in klaren Momenten, nicht vor, sie werde John derart beeindrucken, dass er zur Vernunft käme, wenn sie am Schluss des Abends auftrat, um den Applaus des Publikums entgegenzunehmen. Sie stellte sich nicht vor, dass ihm ob seiner Torheit das Herz brechen werde, wenn er sie glücklich und bildschön und obenauf sah und nicht trübsinnig und selbstmordgefährdet. Aber etwas nicht weit weg davon, etwas, das sie nicht genau beschreiben konnte, sich aber nach wie vor erhoffte. Es war das beste Konzert überhaupt. Alle sagten das. Es hatte mehr Werf, hieß es, mehr Fröhlichkeit, dabei mehr Intensität. Die Kinder in Kostümen, die mit der von ihnen vorgetragenen Musik harmonierten, die Gesichter geschickt geschminkt, damit sie nicht wie verängstigte Opferlämmer wirkten. Als Joyce am Schluss auf die Bühne kam, trug sie einen langen schwarzen Seidenrock, der bei jeder Bewegung silbern glänzte. Außerdem silberne Armreifen und Flitter im offenen Haar. Einige bewundernde Pfiffe mischten sich in den Applaus. John und Edie waren nicht unter den Zuschauern. 2. Joyce und Matt geben eine Party in ihrem Haus in North Vancouver. Das geschieht zur Feier von Matts 65. Geburtstag. Matt ist Neuropsychologe und außerdem ein guter Amateurgeiger. So hat er Joyce kennengelernt, jetzt eine professionelle Cellistin und seine dritte Frau. »Sieh doch nur all diese Menschen«, sagt Joyce ein ums andere Mal, »wahrhaftig eine ganze Lebensgeschichte.« Sie ist eine magere, alert aussehende Frau mit einem Wust zinnfarbener Haare und leicht krummem Rücken, der vom Umarmen ihres großen Instruments herrühren kann oder einfach von der Angewohnheit, eine gute Zuhörerin und eifrige Gesprächspartnerin zu sein. Matts Kollegen vom College sind natürlich da, diejenigen, die er für seine Freunde hält. Er ist ein großzügiger, aber freimütiger Mann, kein Wunder also, dass nicht alle Kollegen in diese Kategorie gehören. Seine erste Frau Sally ist auch da, begleitet von ihrer Pflegerin. Sallys Gehirn trug schwere Schäden davon, als sie mit 29 Jahren einen Autounfall hatte. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sie weiß, wer Matt ist oder wer ihre drei erwachsenen Söhne sind. Oder dass dies das Haus ist, in dem sie als junge Ehefrau gelebt hat. Aber ihre charmanten Umgangsformen sind ihr geblieben und so freut sie sich, jemandes Bekanntschaft zu machen, auch wenn es schon das zweite Mal innerhalb einer Viertelstunde ist. Ihre Pflegerin ist eine schmucke kleine Schottin, die immer wieder erklärt, dass sie so große, laute Partys gar nicht gewohnt sei und dass sie nicht trinke, solange sie im Dienst sei. Matts zweite Frau Doris lebte weniger als ein Jahr mit ihm zusammen, obwohl sie 3 Jahre lang mit ihm verheiratet war. Sie ist mit ihrer wesentlich jüngeren Lebensgefährtin Louise und der kleinen Tochter da, die Louise vor wenigen Monaten zur Welt gebracht hat. Doris ist mit Matt befreundet geblieben und besonders mit Tommy, dem jüngsten Sohn von Matt und Sally, für den sie sorgte, weil er zur Zeit ihrer Ehe mit seinem Vater noch klein war. Die beiden älteren Söhne von Matt sind mit ihren Kindern und den Müttern ihrer Kinder da, obwohl eine der Mütter nicht mehr mit dem Vater verheiratet ist. Der wird von seiner gegenwärtigen Lebensgefährtin und deren Sohn begleitet, der sich gerade mit einem der echten Enkelsöhne um einen Platz auf der Schaukel geprügelt hat. Tommy hat zum ersten Mal seinen Lover namens Jay mitgebracht, der noch kein Wort gesagt hat. Tommy hat Joyce erklärt, dass Jay Familien nicht gewohnt ist. »Er hat mein Mitgefühl«, sagt Joyce. »Es hat tatsächlich eine Zeit gegeben, da war ich es auch nicht.« Sie lacht dabei, wie sie auch nahezu ununterbrochen lacht, während sie den Status der engeren und entfernteren Mitglieder der, wie Matt dazu sagt, Sippe erklärt. Sie selbst hat keine Kinder, aber einen Ex-Ehemann, John, der weiter oben an der Küste in einem Industriestädtchen wohnt, das gerade schwere Zeiten durchmacht. Sie hat ihn zu der Party eingeladen, aber er konnte nicht kommen. Das Enkelkind seiner dritten Frau wird an diesem Tag getauft. Natürlich hat Joyce auch seine Frau eingeladen. Sie heißt Charlene und hat einen Backshop. Sie hat dieses nette Briefchen wegen der Taufe geschrieben, woraufhin Joyce zu Matt sagte, sie könne nicht glauben, dass John jetzt fromm geworden sei. »Ich wünschte, die beiden hätten kommen können«, sagt sie, während sie all das einem Nachbarn erklärt. Nachbarn sind auch eingeladen worden, damit es keinen Ärger wegen des Lärms gibt. »Dann hätte ich meinen Teil zu den Komplikationen beitragen können. Es gab auch mal eine zweite Ehefrau, aber ich habe keine Ahnung, was aus der geworden ist. Und ich glaube, er weiß es auch nicht.« Es gibt viel zu essen, teils von Matt und Joyce zubereitet, teils von den Gästen mitgebracht und viel zu trinken, Wein und Kinderbowle und richtige Bowle, die Matt für diesen Anlass zusammengebraut hat, um der alten Zeiten willen, sagte, als man noch richtig zu trinken wusste. Er sagt, am liebsten hätte er sie in einem ausgewaschenen Mülleimer zubereitet, so wie damals, aber heutzutage seien alle zu heikel, um so etwas zu trinken. Die meisten der jüngeren Generation meiden die Bowle ohnehin. Das Grundstück ist weitläufig. Es gibt Crockett, falls jemand spielen möchte, und die umkämpfte Schaukel aus Matts eigener Kindheit, die er aus der Garage geholt hat. Die meisten der Kinder kennen nur Spielplatzschaukeln und Plastikklettergerüste hinter dem Haus. Matt ist bestimmt einer der letzten in Vancouver, der noch eine Schaukel aus der Kindheit besitzt und der noch in dem Haus lebt, in dem er aufgewachsen ist. Einem Haus in der Windsor Road am Hang von Grouse Mountain, dort, wo früher der Waldrand war. Inzwischen klettern die Häuser immer höher hinauf, die meisten davon halbe Schlösser mit festen Garagen. »Demnächst muss dieser Kasten weg«, sagt Matt. »Die Steuern sind ruinös. Er muss weg.« Und zwei Scheußlichkeiten werden ihn ersetzen. Joyce kann sich nicht vorstellen, dass ihr Leben mit Matt irgendwo anders stattfindet. Hier ist immer so viel los. Leute kommen und gehen und lassen Dinge zurück und holen sie später wieder ab, darunter auch Kinder. Matts Streichquartett im Arbeitszimmer an Sonntagnachmittagen, das Unitariertreffen im Wohnzimmer an Sonntagabenden, die Planung grüner Parteistrategie in der Küche. Der Dramenlesezirkel, der im vorderen Teil des Hauses Gefühlsausbrüche mimt, während hinten in der Küche jemand ein Drama aus dem wahren Leben in allen Einzelheiten ausbreitet. Die Anwesenheit der Hausherrin ist eigentlich an beiden Orten erforderlich. Matt und ein Kollege von der Fakultät, die im Arbeitszimmer hinter verschlossenen Türen ihre Strategie festklopfen. Sie erwähnt oft, dass sie mit Matt selten allein ist, eigentlich nur im Bett. Und da liest er dann was Wichtiges, während sie etwas Unwichtiges liest. Wenn schon. Er verbreitet um sich ungeheuer viel Geselligkeit und Lebenslust, die sie vielleicht braucht. Sogar am College, wo er es mit Studenten höherer Semester, Mitarbeitern, möglichen Feinden und ständigen Nörglern zu tun hat, scheint er sich in einem kaum beherrschbaren Wirbelsturm zu bewegen. All das fand sie früher kraftspendend und würde es wahrscheinlich immer noch so finden, wenn sie Zeit hätte, es von außen zu betrachten. Von außen betrachtet würde sie sich wahrscheinlich beneiden. Viele mögen sie beneiden oder zumindest bewundern. Sie passt doch so gut zu ihm mit ihren vielen Freundinnen und Pflichten und Aktivitäten und natürlich auch ihrer eigenen Karriere. Wenn man sie jetzt sieht, würde man nie auf den Gedanken kommen, dass sie, als sie neu in Vancouver war, vor lauter Einsamkeit eingewilligt hatte, mit dem Jungen von der chemischen Reinigung auszugehen, der mindestens 10 Jahre zu jung war für sie und der sie dann versetzte. Jetzt geht sie über den Rasen mit einem Schal über dem Arm für die alte Mrs. Fowler, die Mutter von Doris, der zweiten Ehefrau und später Blütenlesbe. Mrs. Fowler darf nicht in der Sonne sitzen, aber im Schatten fröstelt sie. Und in der anderen Hand hält sie ein Glas mit frisch bereiteter Limonade für Mrs. Gowan, die diensthabende Betreuerin von Sally. Mrs. Gowan fand die Kinderbowle zu süß. Sie erlaubt Sally nicht, etwas zu trinken. Sie könnte es sich über ihr hübsches Kleid gießen oder es in einem Anfall von Verspieltheit jemandem ins Gesicht schütten. Sally scheint der Entzug nichts auszumachen. Auf dem Weg über den Rasen kommt Joyce an einer Gruppe junger Leute vorbei, die im Kreis sitzen. Tommy, sein neuer Freund, andere Freunde, die sie schon oft im Haus gesehen hat und noch andere, die sie noch nie gesehen zu haben meint. Sie hört Tommy sagen, »Nein, ich bin nicht Isadora Duncan.« Alle lachen. Ihr wird klar, dass sie offenbar dieses schwierige und versnobte Spiel spielen, das vor Jahren beliebt war. Wie hieß es noch gleich? Sie glaubt, der Name fing mit einem B an. Sie hätte gedacht, junge Leute seien heutzutage zu anti-elitär für solch einen Zeitvertreib. Buxtehude, sie hat es laut ausgesprochen. Ihr spielt Buxtehude. Das B stimmt schon mal, sagt Tommy und lacht, damit die anderen auch lachen können. »Seht ihr«, sagt er, »meine Belle-Mère ist gar nicht so blöd, aber sie ist Musikerin. War Buxtehude nicht ein Musiker?« »Buxtehude ist 50 Meilen weit gelaufen, um Bach Orgel spielen zu hören«, sagt Joyce ein wenig verstimmt. »Ja, er war Musiker«, Tommy sagt, »heißer Typ.« Ein Mädchen in dem Kreis steht auf und Tommy ruft ihr etwas zu. »Christy, hey Christy, spielst du nicht mehr mit?« »Bin gleich zurück. Ich verdrück mich nur mal ins Gebüsch mit meiner scheußlichen Zigarette.« Das Mädchen trägt ein kurzes, gerüschtes, schwarzes Kleid, das an Reizwäsche oder ein Nachthemd erinnert. und ein strenges, aber tief ausgeschnittenes schwarzes Jäckchen. Dünne, helle Haare, ausdrucksloses, blasses Gesicht, unsichtbare Augenbrauen. Joyce hat sofort eine Abneigung gegen sie gefasst. Gehört zu den Mädchen, denkt sie, deren Lebenszweck es ist, anderen Unbehagen einzuflößen. Mitgezottelt. Joyce denkt, sie muss mitgezottelt sein, auf eine Party in einem Haus von Leuten, die sie nicht kennt, aber meint, verachten zu dürfen, wegen ihrer angenehmen, oberflächlichen Umgangsformen und ihrer großbürgerlichen Gastfreundschaft. Benutzt man noch das Wort großbürgerlich? Nicht, als ob ein Gast nicht überall rauchen könnte, wo er will. Nirgendwo stehen diese albernen kleinen Schilder, nicht mal im Haus. Joyce spürt, wie viel von ihrer Fröhlichkeit sie verlässt. »Tommy«, sagt sie abrupt, »Tommy, würde es Sie etwas ausmachen, diesen Schal Oma Fowler zu bringen? Ihr ist nämlich kalt, und die Limonade ist für Mrs. Gowan. Du weißt schon, die Person bei deiner Mutter.« Es kann nicht schaden, ihn an bestimmte Beziehungen und Verantwortlichkeiten zu erinnern. Tommy ist rasch und anmutig auf den Beinen. »Botticelli«, sagt er und nimmt ihr den Schal und das Glas ab. »Tut mir leid, ich wollte euch nicht das Spiel verderben.« »Wir können es sowieso nicht«, sagt ein Junge, den sie kennt, Justin. »Wir sind nicht so schlau wie ihr früher.« »Früher ist das richtige Wort«, sagt Joyce. »Und weiß einen Augenblick lang nicht, was sie nun tun oder wohin sie gehen soll.« Sie waschen in der Küche das Geschirr ab. Joyce und Tommy und der neue Freund Jay. Die Party ist vorbei. Die Gäste haben sich mit Umarmungen, Küssen und herzlichen Zurufen verabschiedet. Manche haben Platten mit Essen davongetragen, für das Joyce im Kühlschrank keinen Platz hat. Sie wirft welke Salate und Sahnetorten und gefüllte Eier weg. Von den gefüllten Eiern wurden ohnehin nur wenige gegessen, altmodisch, zu viel Cholesterin. Zu schade. Sie haben viel Arbeit gemacht. Erinnerten die Leute wahrscheinlich an Kirchenbasare, sagt Joyce, als sie einen Teller voll in den Müll kippt. Meine Oma hat sie immer gemacht, sagt Jay. Dies sind die ersten Worte, die er an Joyce gerichtet hat. Und sie sieht Tommys dankbaren Gesichtsausdruck. Sie empfindet auch Dankbarkeit, obwohl sie in die Kategorie seiner Großmutter gesteckt worden ist. »Wir haben mehrere gegessen und sie waren gut«, sagt Tommy. Er und Jay arbeiten seit mindestens einer halben Stunde an ihrer Seite, haben Gläser und Teller und Bestecke eingesammelt, die auf dem Rasen der Veranda und im ganzen Haus verstreut waren, sogar an den unwahrscheinlichsten Stellen wie in Blumentöpfen und unter Sofakissen. Die Jungs, in ihrer Vorstellung sind sie immer noch Jungs, haben den Geschirrspüler wesentlich geschickter vollgepackt, als sie es in ihrem erschöpften Zustand je gekonnt hätte, und in den Spülbecken heißes Seifenwasser und kaltes Spülwasser für die Gläser vorbereitet. »Wir können sie doch einfach als nächste Ladung in den Geschirrspüler tun«, hat Joyce gesagt, aber Tommy hat das abgelehnt. »Du kämst nicht auf die Idee, sie in den Geschirrspüler zu packen, wenn du trotz allem, was du heute um die Ohren hattest, noch bei klarem Verstand wärst.« Jay wäscht ab, Joyce trocknet ab und Tommy stellt weg. Er weiß immer noch, wohin in diesem Haus alles gehört. Draußen auf der Veranda führt Matt ein anstrengendes Gespräch mit einem Mann von der Fakultät. Offenbar ist er doch nicht so betrunken, wie seine zahlreichen Umarmungen und ausführlichen Abschiede vor kurzem noch andeuteten. »Gut möglich, dass ich nicht bei klarem Verstand bin«, sagt Joyce. »Im Augenblick habe ich das Bauchgefühl, das ganze Zeug wegzuschmeißen und Plastik zu kaufen.« »Post-Party-Syndrom«, sagt Tommy, »wie wir das kennen.« »Wer war denn das Mädchen in dem schwarzen Kleid?«, fragt Joyce, »das dem Spiel den Rücken gekehrt hat.« »Christy? Du musst Christy meinen. Christy Odell, sie ist Justins Frau, hat aber ihren Namen behalten. Du kennst doch Justin.« »Natürlich kenne ich Justin. Ich wusste nur nicht, dass er verheiratet ist.« »Mein Gott, wie sie alle erwachsen werden«, sagt Tommy spöttisch. »Justin ist 30«, fügt er hinzu. »Sie ist wahrscheinlich älter.« Definitiv älter, sagt Jay. Sie sieht interessant aus, sagt Joyce. Wie ist sie so? Sie ist Schriftstellerin, sie ist ganz in Ordnung. Jay, der über das Spülbecken gebeugt ist, gibt ein Geräusch von sich, das Joyce nicht zu deuten weiß. Gibt sich gern distanziert, sagt Tommy. Er richtet sich an Jay. Habe ich recht, würdest du das auch sagen? Sie hält sich für einsame Spitze, sagt Jay deutlich. Sie hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht, sagt Tommy. Ich habe vergessen, wie es heißt, so ein Ratgebertitel. Ich fand ihn nicht gut. Aber wenn man sein erstes Buch herausgebracht hat, ist man eben eine Weile lang einsame Spitze. Als Joyce ein paar Tage später auf der Lonsdale an einem Buchladen vorbeikommt, sieht sie das Gesicht des Mädchens auf einem Plakat. Und da steht auch ihr Name, Christy O'Dell. Sie trägt einen schwarzen Hut und dasselbe schwarze Jäckchen, das sie auf der Party anhatte. Maßgeschneidert, streng, sehr tief ausgeschnitten, obwohl sie fast nichts hat, um damit anzugeben. Sie schaut direkt in die Kamera mit ihrer düsteren, verletzten, leicht anklagenden Miene. Wo hat Joyce sie schon einmal gesehen? Auf der Party natürlich, aber auch da, in all ihrer wahrscheinlich unbegründeten Abneigung, hatte sie das Gefühl, dieses Gesicht schon einmal gesehen zu haben. Eine Schülerin? Aber sie hat schon so viele Schülerinnen gehabt. Sie geht in den Laden und kauft das Buch. Wie sollen wir leben? Kein Fragezeichen. Die Frau, die es ihr verkauft, sagt, und wenn Sie es Freitagnachmittag zwischen 2 und 4 mitbringen, wird die Autorin hier sein, um es für Sie zu signieren. Sie dürfen nur nicht den kleinen goldenen Aufkleber abreißen, der zeigt, dass Sie es hier gekauft haben. Joyce hat nie verstanden, was die Leute daran finden, sich anzustellen, um einen Blick auf einen Autor zu werfen und dann mit der Unterschrift eines Fremden im Buch davonzugehen. Also murmelt sie etwas Höfliches, ohne sich auf Ja oder Nein festzulegen. Sie weiß nicht einmal, ob sie das Buch lesen wird. Sie hat sich gerade 2 gute Biografien vorgenommen, die bestimmt eher nach ihrem Geschmack sind. Wie sollen wir leben, ist eine Sammlung von Erzählungen, kein Roman. Schon die erste Enttäuschung. Das scheint das Gewicht des Buches zu verringern, als sei seine Verfasserin jemand, der sich nur an die Pforten der Literatur klammert, statt sich in ihr sicher niedergelassen zu haben. Trotzdem nimmt sie am Abend das Buch mit zu Bett und schlägt pflichtbewusst das Inhaltsverzeichnis auf. Etwa nach der Hälfte der Liste springt ihr ein Titel ins Auge: Kindertotenlieder. Mahler. Vertrautes Gebiet. Beruhigt schlägt sie die angegebene Seite auf. Neben ihr schnauft Matt verächtlich. Sie weiß, dass ihm etwas in seiner Lektüre nicht passt und sie ihn danach fragen soll, also tut sie es. Verdammt, so ein Idiot! Sie legt »Wie sollen wir leben?« aufgeschlagen auf ihre Brust und macht Geräusche, um anzudeuten, dass sie ihm zuhört. Hinten auf dem Schutzumschlag des Buches ist wieder ein Foto der Verfasserin, diesmal ohne Hut. Immer noch ohne den Hauch eines Lächelns und schmollend, aber ein bisschen weniger anmaßend. Während Matt redet, zieht Joyce die Knie an, sodass sie das Buch dagegen lehnen und die Kurzbiografie auf dem Umschlag lesen kann. Christy O'Dell wuchs in Rough River auf, einer Kleinstadt an der Küste von British Columbia. Sie studierte kreatives Schreiben an der UBC. Sie lebt in Vancouver mit ihrem Mann Justin und ihrem Kater Tiberius. Als Matt ihr erklärt hat, was es mit der Idiotie in seinem Buch auf sich hat, schaut er von seinem auf, um einen Blick auf ihres zu werfen und sagt, »Das ist doch das Mädchen, das auf unserer Party war.« »Ja.« Sie heißt Christy O'Dell, sie ist Justins Frau. Sie hat also ein Buch geschrieben, worüber? Es sind Erzählungen. Ach so. Er hat sich wieder seiner Lektüre zugewandt, fragt sie aber wenig später mit einem Hauch von Zerknirschung. Taugt es was? Weiß ich noch nicht. Sie lebte bei ihrer Mutter, liest sie, in einem Haus zwischen den Bergen und dem Meer. Nach diesen Worten fühlt sich Joyce zu ungemütlich, um weiterzulesen oder mit ihrem Mann neben ihr weiterzulesen. Sie schlägt das Buch zu und sagt, »Ich glaube, ich gehe mal kurz runter.« »Stört dich das Licht? Ich mache es gleich aus.« »Nein, ich glaube, ich möchte eine Tasse Tee.« »Also bis gleich.« »Wahrscheinlich schlafe ich dann schon.« »Dann gute Nacht.« »Gute Nacht.« Sie gibt ihm einen Kuss und nimmt das Buch mit. Sie lebte bei ihrer Mutter in einem Haus zwischen den Bergen und dem Meer. Davor hatte sie bei Mrs. Noland gelebt, die Pflegekinder aufnahm. Die Anzahl der Kinder in Mrs. Nolands Haus änderte sich von Zeit zu Zeit, aber es waren immer zu viele. Die Kleinen schliefen in einem Bett in der Mitte des Zimmers und die Größeren schliefen auf Pritschen zu beiden Seiten des Betts, damit die Kleinen nicht hinunterrollten. Eine Glocke läutete morgens zum Aufstehen. Mrs. Noland stand in der Tür und läutete die Glocke. Beim nächsten Glockenläuten musste man auf dem Klo gewesen sein und sich gewaschen und angezogen haben, fertig fürs Frühstück. Die Großen sollten den Kleinen beim Bettenmachen helfen. Manchmal hatten die Kleinen in der Mitte ins Bett genässt, weil es ihnen schwer fiel, schnell genug über die Großen hinwegzukrabbeln. Einige von den Großen verpetzten sie, aber andere waren netter und zogen einfach die Decke zurück, um alles trocknen zu lassen. Und wenn man abends ins Bett ging, war es manchmal noch nicht ganz trocken. Das war fast alles, was sie noch von Mrs. Noland wusste. Dann lebte sie bei ihrer Mutter, die sie jeden Abend zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker mitnahm. Sie musste sie mitnehmen, denn es war niemand da, der auf sie aufpassen konnte. Bei den anonymen Alkoholikern gab es eine Lego-Kiste zum Spielen, aber sie mochte Lego nicht besonders. Nachdem sie in der Schule begonnen hatte, Geige spielen zu lernen, nahm sie ihre Kindergeige mit zu den anonymen Alkoholikern. Sie konnte dort nicht darauf spielen, aber sie musste ständig auf sie aufpassen, da sie der Schule gehörte. Wenn die Leute sehr laut redeten, konnte sie ganz leise ein wenig üben. Der Geigenunterricht fand in der Schule statt. Wenn man kein Instrument spielen wollte, konnte man einfach Triangel spielen, aber der Lehrerin war es lieber, wenn man etwas Schwereres spielte. Die Lehrerin war eine große Frau mit braunen Haaren, die sie meistens in einem langen Zopf auf dem Rücken trug. Sie roch anders als die übrigen Lehrerinnen. Manche benutzten Parfum, aber sie nie. Sie roch nach Holz oder einem Ofen oder Bäumen. Später glaubte das Kind, es sei der Geruch von Zedernspänen. Als dann die Mutter des Kindes bei dem Mann der Lehrerin arbeitete, roch sie auch so, aber nicht ganz. Der Unterschied, so kam es dem Kind vor, war, dass die Mutter nach Holz roch, während die Lehrerin nach Holz in Musik roch. Die Kleine war nicht sehr begabt, übte aber emsig. Sie tat das nicht, weil sie die Musik liebte. Sie tat das einzig und allein aus Liebe zu der Lehrerin. Joyce legte das Buch auf den Küchentisch und betrachtete wieder das Foto der Verfasserin. »Gibt es irgendetwas von Edie in diesem Gesicht?« »Nichts. Weder in der Form noch dem Ausdruck.« Sie steht auf und holt den Cognac, gießt sie ein wenig davon in den Tee. Sie durchforscht ihr Gedächtnis nach dem Namen von Edies Tochter. »Bestimmt nicht Christy.« Sie kann sich nicht daran erinnern, ob Edie sie je mit ins Haus brachte. In der Schule gab es damals mehrere Mädchen, die Geigenunterricht nahmen. Die Kleine konnte nicht völlig untalentiert gewesen sein, sonst hätte Joyce sie zu etwas weniger Schwierigem als der Geige gelenkt. Aber sie konnte auch nicht sehr begabt gewesen sein. Das hatte sie ja selbst geschrieben. Sonst wäre ihr Name Joyce in Erinnerung geblieben. Ein leeres Gesicht, ein Klecks weiblicher Kindlichkeit. Obwohl da etwas gewesen war, das Joyce bekannt vorkam, in dem Gesicht der erwachsenen jungen Frau. Konnte es nicht sein, dass sie ins Haus gekommen war, wenn Edie John an einem Samstag half? Oder sogar an den Tagen, wo Edie einfach als eine Art von Besucherin auftauchte, nicht um zu arbeiten, sondern nur um zu sehen, wie die Arbeit voranging und notfalls mit anzupacken. sich in einen Sessel haute, bei allem, was John gerade tat, zuschaute und jedem Gespräch im Weg war, das Joyce mit ihm an ihrem kostbaren freien Tag hätte führen können. Christine, natürlich, so hieß sie. Kein weiter Weg bis zu Christie. Christine musste etwas von der beginnenden Affäre mitbekommen haben. John musste in der Wohnung vorbeigeschaut haben, ebenso wie Edie im Haus vorbeigeschaut hatte. Es konnte doch sein, dass Edie dem Kind auf den Zahn gefühlt hatte. Magst du John? Magst du Johns Haus? Wäre es nicht schön, in Johns Haus zu wohnen? Mami und John mögen sich sehr, und wenn zwei Menschen sich sehr mögen, dann wollen sie im selben Haus wohnen. Deine Musiklehrerin und John mögen sich längst nicht so sehr, wie Mami und John sich mögen, und Mami und John werden in seinem Haus zusammenleben, und deine Musiklehrerin wird in eine Wohnung umziehen. Alles Quatsch. Solches Geschwafel hätte Edie nie abgesondert, das musste man ihr lassen. Joyce meint zu wissen, welche Wendung die Geschichte nehmen wird. Das Kind hin und her gerissen, gefangen in einem Strudel aus den Machenschaften der Erwachsenen. Aber als sie wieder in das Buch schaut, stellt sie fest, dass der Wohnortwechsel kaum erwähnt wird. Alles dreht sich um die Liebe des Kindes zu der Lehrerin. Donnerstag, der Tag des Musikunterrichts, ist der entscheidende Tag der Woche. Glück oder Unglück hängen davon ab, ob das Kind gut oder schlecht vorspielt und wie die Lehrerin das jeweils aufnimmt. Beides ist nahezu unerträglich. Die Lehrerin kann mit beherrschter Freundlichkeit sprechen und Scherze machen, um ihren Missmut und ihre Enttäuschung zu verbergen. Das Kind ist zu Tode betrübt. Oder die Lehrerin ist plötzlich heiter und fröhlich. Prima, ganz prima. Heute hast du es wirklich gepackt. Und das Kind ist so glücklich, dass es Magenkrämpfe bekommt. Dann kommt der Donnerstag, an dem das Kind auf dem Schulhof hingefallen ist und sich das Knie aufgeschürft hat. Die Lehrerin, die die Wunde mit einem warmen, nassen Lappen reinigt, mit plötzlich weicher Stimme erklärt, das verdiene eine Belohnung und nach der Dose mit Smarties greift, die sie benutzt, um die kleinsten Kinder zu ermuntern. Welches magst du am liebsten? Das Kind, das überwältigt zur Antwort gibt, jedes. Ist das der Beginn einer Veränderung? Ist das wegen des Frühlings, wegen der Vorbereitungen für das Konzert? Die Kleine fühlt sich auserwählt. Sie soll ein Solo spielen. Das bedeutet, dass sie donnerstags nach dem Unterricht länger bleiben muss, um zu üben. Und so versäumt sie den Schulbus, der aus der Stadt hinaus fährt zu dem Haus, in dem sie und ihre Mutter jetzt wohnen. Die Lehrerin wird sie heimfahren. Unterwegs stellt sie ihr die Frage, ob sie wegen des Konzerts aufgeregt sei. Doch, schon. In dem Fall, sagt die Lehrerin, muss sie sich beibringen, an etwas ganz Schönes zu denken, zum Beispiel an einen Vogel, der über den Himmel fliegt. Welchen Vogel mag sie am liebsten? Wieder, was sie am liebsten mag. Sie kann nicht denken, ihr fällt kein einziger Vogel ein. Dann eine Krähe? Die Lehrerin lacht. Von mir aus? Denk an eine Krähe. Unmittelbar, bevor du zu spielen anfängst, denk an eine Krähe. Dann, vielleicht weil die Lehrerin spürt, wie gedemütigt das Kind ist und ihr Gelächter wieder gut machen will, schlägt sie vor, dass sie zum Willington Park hinunterfahren und nachschauen, ob die Eisdiele schon für den Sommer aufgemacht hat. Machen Sie sich Sorgen, wenn du nicht gleich nach Hause kommst? Sie wissen, dass ich bei Ihnen bin. Die Eisdiele hat auf, auch wenn die Auswahl begrenzt ist. Die exotischeren Sorten gibt es noch nicht. Das Kind wählt Erdbeer, um diesmal vorbereitet zu sein, inmitten seiner Seligkeit und Aufgeregtheit. Die Lehrerin wählt Vanille, wie viele Erwachsene. Obwohl sie mit dem Verkäufer scherzt und ihm sagt, er solle ganz schnell Rumtraube besorgen, sonst sei sie ihm nicht mehr grün. Vielleicht findet in diesem Augenblick eine weitere Veränderung statt. Die Lehrerin so sprechen zu hören, fast so keck wie die größeren Mädchen, nimmt der Kleinen die Befangenheit. Von da an ist sie weniger starr vor Anbetung und trotzdem vollkommen glücklich. Sie fahren hinunter zum Pier, um die verteuten Boote zu betrachten, und die Lehrerin sagt, sie habe schon immer auf einem Hausboot wohnen wollen. »Wäre das nicht lustig?« sagt sie, und das Kind stimmt natürlich zu. Sie suchen sich dasjenige aus, das sie nehmen würden. Es ist selbst gebaut und hellblau angestrichen mit einer Reihe kleiner Fenster, in denen Geranientöpfe stehen. Das führt zu einem Gespräch über das Haus, in dem das Kind jetzt wohnt, das Haus, in dem die Lehrerin früher wohnte, und irgendwie kommen sie danach auf ihren Fahrten oft wieder auf dieses Thema zu sprechen. Die Kleine berichtet, dass es ihr gefällt, ein eigenes Zimmer zu haben, aber nicht, wie dunkel es draußen ist. Manchmal ist ihr, als höre sie draußen vor dem Fenster wilde Tiere. Was für wilde Tiere? Bären, Pumas? Ihre Mutter sagt, die sind im Wald. Sie soll da nie reingehen. Stehst du manchmal auf und kriechst zu deiner Mutter ins Bett, wenn du sie hörst? Das darf ich nicht. Du meine Güte, warum denn nicht? John ist da. Was meint John zu den Bären und den Pumas? Er meint, das sind nur Rehe. War er wütend auf deine Mutter, weil sie dir das erzählt hat? Nein. Er wird wohl nie wütend. Doch, einmal schon, als meine Mutter und ich seinen ganzen Wein in den Ausguss geschüttet haben. Die Lehrerin sagt, wie schade es ist, wenn man immer vor dem Wald Angst hat. Es gibt schöne Wanderwege, darin sagt sie, wo wilde Tiere einen nicht behelligen, schon gar nicht, wenn man Geräusche macht, wie man es meistens tut. Sie kennt die sicheren Wege und sie kennt die Namen all der Waldblumen, die jetzt bald blühen werden. Hundszahnveilchen, Dreiblatt, Zeichenwurz, echte Veilchen und Ackelei, Schokoladenlilien. Ich glaube, ihr richtiger Name ist anders, aber ich nenne sie gern Schokoladenlilien. Das klingt so köstlich. Natürlich hat es nichts damit zu tun, wie sie schmecken, sondern damit, wie sie aussehen. Sie sehen genau wie Schokolade aus, mit violetten Tupfen wie von Brombeeren. Sie sind selten, aber ich weiß, wo welche stehen. Joyce legt das Buch wieder hin. Jetzt weiß sie endlich, worauf es hinausläuft, spürt das Entsetzliche schon kommen. Das unschuldige Kind, die kranke, hinterlistige Erwachsene, die widerwärtige Verführung. Sie hätte es wissen müssen. Alles heutzutage so angesagt, praktisch ein Muss. Der Wald, die Frühlingsblumen, hier nun würde die Autorin ihre schmutzige Fantasie den Menschen und der Situation aufpfropfen, die sie aus dem wahren Leben genommen hat, zu faul, um zu erfinden, aber nicht zu faul, um zu verleumden. Denn einiges davon stimmte natürlich. Sie erinnert sich an Dinge, die ihr entfallen waren, wie sie Christine nach Hause fuhr und von ihr nie als Christine dachte, sondern immer als Edis Kind. Sie erinnert sich, dass sie nicht auf den Hof fahren konnte, um zu wenden, sondern das Kind immer am Straßenrand aussteigen ließ und dann etwa eine halbe Meile weiter fuhr zu einer Stelle, an der sie wenden konnte. An das Eis erinnert sie sich nicht. Aber genauso ein Hausboot lag früher am Pier, sogar die Blumen, und das verschlagene, entsetzliche Ausfragen des Kindes, das konnte stimmen. Sie muss weiterlesen. Sie würde sich gern noch Cognac einschenken, aber sie hat am nächsten Morgen um 9 Uhr Probe. Nichts dergleichen. Sie hat wieder einen Fehler gemacht. Der Wald und die Schokoladenlilien verschwinden aus der Geschichte. Das Konzert wird nahezu übergangen. Das Schuljahr ist gerade zu Ende. Und an dem Sonntagmorgen nach der letzten Woche wird das Kind früh geweckt. Es hört die Stimme der Lehrerin und geht ans Fenster. Da ist die Lehrerin in ihrem Auto. Sie hat das Fenster heruntergelassen und redet mit John. Am Auto ist ein kleiner Anhänger. John ist barfüßig mit nacktem Oberkörper, er hat nur Jeans an. Er ruft die Mutter des Kindes. Sie kommt aus der Küchentür und geht ein paar Schritte auf den Hof, aber nicht bis zum Auto. Sie hat eins von Johns Hemden an, das sie als Morgenmantel benutzt. Sie trägt immer lange Ärmel, um ihre Tätowierungen zu verbergen. Das Gespräch dreht sich um etwas in der Wohnung, das John abzuholen verspricht. Die Lehrerin wirft ihm die Schlüssel zu. Dann reden John und die Mutter des Kindes gleichzeitig auf sie ein und drängen sie, noch andere Dinge mitzunehmen, aber die Lehrerin lacht höhnisch und sagt, gehört alles euch. Darauf sagt John, schön, bis bald. Und die Lehrerin erwidert, bis bald. Und was die Mutter des Kindes sagt, kann man nicht hören. Die Lehrerin lacht wieder höhnisch und John gibt ihr Anweisungen, wie sie mit dem Anhänger auf dem Hof wenden soll. Inzwischen ist die Kleine im Schlafanzug die Treppe hinuntergelaufen, obwohl sie weiß, dass die Lehrerin nicht in der richtigen Stimmung ist, um mit ihr zu reden. »Du hast sie gerade verpasst«, sagt die Mutter des Kindes. »Sie musste die Fähre erreichen.« Das Auto hupt. John hebt die Hand. Dann kommt er über den Hof und sagt zu der Mutter des Kindes, das war's. Das Kind fragt, ob die Lehrerin wiederkommen wird, und er sagt, unwahrscheinlich. Auf der nächsten halben Seite versteht die Kleine allmählich, was vorgegangen ist. Nach und nach erinnert sie sich an bestimmte Fragen, an das scheinbar planlose Aushorchen. Nach eigentlich ganz sinnlosen Informationen über John, den sie nicht John nennt, und ihre Mutter. Wann standen sie morgens auf? Was aßen sie gerne und kochten sie zusammen? Was hörten sie sich im Radio an? Gar nichts. Sie hatten sich einen Fernseher gekauft. Worauf war die Lehrerin aus? Hoffte sie, Schlechtes zu hören? Oder war sie nur gierig darauf, irgendetwas zu hören, mit jemand in Verbindung zu stehen, der unter demselben Dach schlief, am selben Tisch aß und mit den beiden täglich zusammen war? Das wird dem kleinen Mädchen niemals klar. Aber ihr wird irgendwann klar, wie wenig es auf sie ankam, wie ihre Schwärmerei missbraucht wurde, was für ein dummes kleines Ding sie war. Und das erfüllt sie mit Bitterkeit. Oh ja, mit Bitterkeit und Stolz. Sie hält sich für jemanden, der sich nie wieder hinters Licht führen lassen wird. Aber dann geschieht etwas und alles geht ganz anders aus. Ihre Gefühle für die Lehrerin und für diese Zeit ihrer Kindheit verändern sich eines Tages. Sie weiß nicht, wie oder wann, aber ihr wird klar, dass sie diese Zeit nicht mehr für einen Betrug hält. Sie muss an die Musik denken, die sie so mühsam zu spielen lernte. Sie gab sie natürlich noch vor ihrem 10. Geburtstag wieder auf. An den Aufschwung ihrer Hoffnungen, die Phasen der Glückseligkeit, die seltsamen und entzückenden Namen der Waldblumen, die sie nie zu sehen bekam. Liebe. Sie war froh darüber. Es schien fast, als müsse es eine wahllose und natürlich ungerechte Sparsamkeit in der Haushaltsführung der Welt geben, wenn das große Glück eines Menschen, wie vergänglich und zerbrechlich auch immer, aus dem großen Unglück eines anderen kommen konnte. Doch, ja, denkt Joyce. Ja. Am Freitagnachmittag geht sie in die Buchhandlung. Sie bringt ihr Buch zum Signieren mit, auch eine kleine Schachtel von Le Bon Chocolatier. Sie muss Schlange stehen. Es überrascht sie ein wenig, dass so viele gekommen sind. Frauen in ihrem Alter, auch ältere und jüngere. Ein paar Männer, die alle jünger sind, einige begleiten ihre Freundinnen. Die Frau, die Joyce das Buch verkauft hat, erkennt sie wieder. »Schön, Sie wiederzusehen«, sagt sie. »Haben Sie die Besprechung im Globe gelesen? Wow!« Joyce ist verwirrt, zittert sogar ein bisschen. Das Sprechen fällt ihr schwer. Die Frau geht an der Schlange entlang und erklärt, dass nur Bücher, die in diesem Geschäft gekauft worden sind, signiert werden können und dass eine bestimmte Anthologie, in der eine von Christy Odells Erzählungen abgedruckt ist, leider nicht zugelassen werden kann. Die Frau direkt vor Joyce ist sowohl groß als auch breit, und so kann sie erst einen Blick auf Christy Odell werfen, als diese Frau sich vorbeugt, um ihr Buch auf den Signiertisch zu legen. und sieht eine junge Frau, die ganz anders ist als das Mädchen auf dem Plakat und auf der Party. Die schwarze Aufmachung ist verschwunden, auch der schwarze Hut. Christy O'Dell trägt eine Jacke aus rosarotem Seidenbrokat mit Goldperlchen auf dem Revers, darunter ein zartes rosa Blüschen. Ihre Haare schimmern von einer frischen Goldtönung, sie hat goldene Ringe in den Ohren und eine goldene Kette, dünn wie ein Haar um den Hals. Ihre Lippen glänzen wie Blütenblätter und ihre Augenlider leuchten goldbraun. Aber schließlich, wer will schon ein Buch kaufen, das von einer trüben Tasse geschrieben worden ist? Joyce hat sich nicht überlegt, was sie sagen will. Sie meint, dass es ihr schon einfallen wird. Jetzt redet wieder die Verkäuferin. »Haben Sie Ihr Buch bei der Seite aufgeschlagen, die Sie signiert haben möchten?« Joyce muss die Konfektschachtel abstellen, um das zu tun. Sie spürt tatsächlich ein Zittern in der Kehle. Christy O'Dell schaut zu ihr hoch und lächelt. Ein Lächeln von förmlicher Herzlichkeit, beruflicher Unverbindlichkeit. »Ihr Name?« »Einfach Joyce ist gut.« Ihre Zeit geht so rasch vorbei. »Sind Sie in Rough River geboren worden?« »Nein«, sagt Christy O'Dell mit leichtem Missfallen oder zumindest mit leicht verminderter guter Laune. »Ich habe eine Zeit lang da gelebt. Soll ich das Datum hinschreiben?« Joyce nimmt die Schachtel wieder an sich. Im Bon Chocolatier führten sie zwar Schokoladenblumen, aber keine Lilien, nur Rosen und Tulpen, also hatte sie Tulpen gekauft, die eigentlich von Lilien gar nicht so verschieden waren, beides Zwiebelgewächse. »Ich möchte Ihnen für die Kindertotenlieder danken«, sagt sie so hastig, dass sie das lange Wort halb verschluckt. »Die Geschichte bedeutet mir sehr viel. Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht.« »Ist das nicht eine wunderbare Geschichte?« Die Verkäuferin nimmt ihr die Schachtel ab. »Ich werde drauf aufpassen.« »Es ist keine Bombe«, sagt Joyce mit einem Auflachen. »Es sind Schokoladenlilien. Eigentlich sind es Tulpen. Lilien gab es nicht, also habe ich Tulpen genommen. Die fand ich dann noch am besten.« Sie merkt, dass die Verkäuferin nicht mehr lächelt, sondern sie prüfend mustert. Christy O'Dell sagt, »Vielen Dank.« In ihrem Gesicht zeigt sich nicht die leiseste Spur eines Wiedererkennens, weder der Joyce vor vielen Jahren in Rough River noch der Joyce vor 2 Wochen auf der Party. Ihr ist nicht einmal anzumerken, ob sie den Titel ihrer eigenen Erzählung erkennt. Man könnte denken, dass sie damit nichts zu tun hat, als sei es nur etwas, aus dem sie sich hinausgeschlängelt und es im Gras liegen gelassen hat. Christy O'Dell sitzt da und schreibt ihren Namen hin, als wären das die einzigen geschriebenen Worte, die sie in dieser Welt zu verantworten hätte. »Es war ein Vergnügen, sich mit Ihnen zu unterhalten«, sagt die Verkäuferin und hat immer noch ein Auge auf die Schachtel, die im Bon Chocolatier mit einer gekringelten gelben Schleife versehen worden ist. Christy O'Dell hat den Blick gehoben, um die nächste Person in der Reihe zu begrüßen, und Joyce ist endlich vernünftig genug, weiterzugehen, bevor sie sich zum Gespött macht oder gar die Polizei sich für ihre Schachtel interessiert. Als sie die Lonsdale Avenue hinaufgeht, immer weiter bergauf, ist sie anfangs geknickt, gewinnt aber langsam ihre Fassung zurück. Heraus lässt sich vielleicht sogar eine Anekdote machen, die sie eines Tages erzählen kann. Es würde sie nicht wundern. Gesicht. Ich bin davon überzeugt, dass mein Vater mich nur ein einziges Mal ansah, betrachtete, besichtigte. Danach nahm er als gegeben hin, was da war. Zu jener Zeit wurden Väter nicht in den hell erleuchteten Kreissaal gelassen, in dem die Babys zur Welt kamen, auch nicht in den Raum, wo die Frauen in den Wehen lagen und ihre Schreie unterdrückten oder laut litten. Väter bekamen die Mütter erst zu Gesicht, nachdem sie gewaschen, bei Bewusstsein und zugedeckt mit pastellfarbenen Decken im Bettensaal, in zwei Bett- oder Einbettzimmern lagen. Meine Mutter hatte ein Einbettzimmer, wie es ihrer Stellung in der Stadt zukam, und nach Lage der Dinge war das auch gut so. Ich weiß nicht, ob mein Vater vor oder nach seinem ersten Blick auf meine Mutter draußen vor dem Fenster der Säuglingsstation stand, um einen ersten Blick auf mich zu werfen. Ich denke eher, es war danach. Und als sie ihn dann an ihrem Zimmer vorbeigehen hörte, da hörte sie den Unmut in seinen Schritten, wusste jedoch noch nicht, was ihn ausgelöst hatte. Schließlich hatte sie ihm einen Sohn geboren, was doch eigentlich das ist, was alle Männer wollen. Ich weiß, was er sagte, oder ihrer Behauptung nach sagte. Was für ein Klumpen gehackte Leber. Danach, denk ja nicht, du wirst mir das ins Haus bringen. Eine Seite meines Gesichts war, ist normal. Und mein ganzer Körper war von den Zehen bis zu den Schultern normal. Ich maß 53 Zentimeter und wog 3770 Gramm. Ein strammer männlicher Säugling, hellhäutig, obwohl wahrscheinlich immer noch rot von meiner kürzlichen, nicht weiter bemerkenswerten Reise. Mein Muttermal ist nicht rot, sondern violett. Dunkel in meiner frühen Kindheit, danach ein wenig verblassend, aber nie bis zur Unerheblichkeit, immer das Erste, was man frontal von mir wahrnimmt oder mit Erschrecken feststellt, falls man sich mir von der linken, der sauberen Seite genähert hat. Es sieht aus, als habe jemand Traubensaft oder Farbe über mir ausgekippt, ein großer, dicker Klecks, der sich erst auf meinem Hals zu Tropfen auflöst. Obwohl er meine Nase umläuft, nachdem er ein Augenlid überschüttet hat. Dadurch sieht das Weiße in dem Auge so hübsch und klar aus, war eine der idiotischen, wenn auch verzeihlichen Behauptungen meiner Mutter mit dem Ziel, dass ich mich selbst bewunderte. Und es geschah etwas Merkwürdiges. Behütet, wie ich war, glaubte ich ihr beinahe. Natürlich konnte mein Vater nicht verhindern, dass ich nach Hause kam, und natürlich schuf meine Existenz eine riesige Kluft zwischen meinem Vater und meiner Mutter, obwohl es mir schwerfällt zu glauben, dass es nicht immer eine Kluft gegeben hatte oder wenigstens ein Unverständnis, eine kühle Enttäuschung. Mein Vater war der Sohn eines ungebildeten Mannes, der eine Gerberei betrieb und danach eine Handschuhfabrik. Der Wohlstand verflüchtigte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts, aber das große Haus, die Köchin und der Gärtner waren noch da. Mein Vater ging aufs College, trat einer Verbindung bei, führte das, was man ein fideles Leben nannte, und betätigte sich in der Versicherungsbranche, als die Handschuhfabrik den Bach hinunterging. Er war in unserer Stadt ebenso beliebt wie früher auf dem College. Ein guter Golfer, ein exzellenter Segler. Ich habe bisher nicht erwähnt, dass wir auf den Klippen über dem Huronsee lebten, in dem viktorianischen Haus, das mein Großvater mit Aussicht auf den Sonnenuntergang erbaut hatte. Zu Hause war die hervorstechendste Eigenschaft meines Vaters eine Fähigkeit zu hassen und zu verachten. Diese beiden Tätigkeiten fielen sogar oft zusammen. Er hasste und verachtete bestimmte Arten von Essen, Automobilmarken, Musik, Redeweisen, Kleidung, Radiokomikern und später Fernsehgrößen, neben dem üblichen Sortiment an Rassen und Klassen, die zu seiner Zeit gemeinhin gehasst und verachtet wurden, wenn auch vielleicht nicht so gründlich wie von ihm. Die meisten seiner Ansichten wären außerhalb unseres Hauses, in unserer Stadt, bei seinen Segelkumpanen oder seinen alten Kommerzbrüdern kaum auf Widerspruch gestoßen. Es war seine Heftigkeit, denke ich, die eine Unsicherheit hervorkehrte, die auch auf Bewunderung hinauslaufen konnte. »Nennt die Dinge beim Namen«, so sagte man von ihm. Natürlich war ein Produkt wie ich eine Beleidigung, der er sich gegenüber sah, sobald er seine Haustür aufschloss. Er nahm sein Frühstück alleine ein und kam zum Mittagessen nicht nach Hause. Meine Mutter aß morgens und mittags mit mir zusammen und ein wenig auch abends. Den Rest des Abendbrots aß sie mit ihm zusammen. Dann gab es darüber wohl einen Streit und sie saß beim Abendbrot bei mir, aß aber nur mit ihm zusammen. Offensichtlich trug ich nichts zu einer harmonischen Ehe bei. Aber wie waren sie je zusammengekommen? Sie war nie aufs College gegangen, hatte sich Geld borgen müssen, um ein Seminar zu besuchen, an dem zu ihrer Zeit Lehrer ausgebildet wurden. Sie hatte Angst vor dem Segeln, stellte sich beim Golfen ungeschickt an und, falls sie schön war, wie manche Leute mir erzählt haben, es ist nicht leicht, dieses Urteil über die eigene Mutter zu fällen, kann ihr Aussehen nicht dem Schönheitsideal meines Vaters entsprochen haben. Er nannte gewisse Frauen Puppen oder später in seinem Leben flotte Käfer. Meine Mutter trug keinen Lippenstift, ihre Büstenhalter gaben sich unaggressiv und ihre Haare waren zu einer festen Zopfkrone geflochten, die ihre breite weiße Stirn betonte. Ihre Kleidung hinkte der Mode hinterher, fürstlich und ein wenig unförmig. Man hätte sie sich ohne weiteres mit einer doppelten Perlenkette vorstellen können, obwohl sie, soweit ich weiß, nie eine trug. Was ich vermutlich sagen will, ist, dass ich möglicherweise ein Vorwand war, sogar ein Segen, indem ich ihnen einen gebrauchsfertigen Streitgrund lieferte, ein unlösbares Problem, das sie auf ihre naturgegebenen Unterschiede zurückwarf, was für sie sogar behaglicher gewesen sein mag. In all meinen Jahren in der Stadt bin ich nie jemandem begegnet, der geschieden war. Und so kann man davon ausgehen, dass es mit Sicherheit andere Paare gab, die in ein und demselben Haus getrennt voneinander lebten, andere Männer und Frauen, die sich mit der Tatsache abgefunden hatten, dass es Differenzen gab, die für alle Zeit unüberbrückbar blieben, ein Wort oder eine Tat, die unverzeihlich blieben, eine Barriere, die unüberwindlich blieb. Es folgt, was in solch einer Geschichte kaum überrascht, dass mein Vater zu viel rauchte und trank, auch wenn die meisten seiner Freunde das ebenfalls taten, und zwar unabhängig von ihrer Lebenssituation. Er erlitt einen Schlaganfall, als er noch keine 60 war, und starb nach mehreren Monaten Bettlägerigkeit. Und es war nicht erstaunlich, dass meine Mutter ihn die ganze Zeit über pflegte, ihn zu Hause behielt, wo er keineswegs sanft und dankbar wurde, sondern sie mit üblen Beschimpfungen traktierte, undeutlich durch sein Missgeschick, aber für sie immer verständlich und für ihn offenbar recht befriedigend. Auf der Beerdigung sagte eine Frau zu mir: »Deine Mutter ist eine Heilige.« Ich erinnere mich recht gut an das Aussehen der Frau, wenn auch nicht an ihren Namen. Weiße Locken, Rouge auf den Wangen, damenhafte Gesichtszüge, ein tränenersticktes Flüstern. Ich konnte sie vom ersten Augenblick an nicht leiden und zog ein finsteres Gesicht. Ich war zu der Zeit im zweiten College-Jahr und nicht der Verbindung meines Vaters beigetreten, der mich auch nicht dazu aufgefordert hatte. Ich trieb mich mit Leuten herum, die Schriftsteller oder Schauspieler werden wollten, und dazu mal Witzbolde, unermüdliche Zeitverschwender, scharfe Sozialkritiker und neu bekennende Atheisten waren. Ich hatte keine Achtung vor Leuten, die sich wie Heilige aufführten. Und um bei der Wahrheit zu bleiben, das strebte meine Mutter auch nicht an. Derart fromme Vorstellungen lagen ihr so fern, dass sie mich bei meinen Besuchen zu Hause nie darum bat, in das Zimmer meines Vaters zu gehen und mich um ein Wort der Versöhnung mit ihm zu bemühen. Und ich bin auch nie hineingegangen. Es gab keinerlei Aussicht auf eine Versöhnung oder einen Segen. Meine Mutter war keine dumme Pute. Sie hatte sich mir gewidmet. Nicht das Wort, das sie oder ich damals gewählt hätten, aber ich denke, es ist das Treffende. Bis ich 9 Jahre alt war, dann schickte sie mich fort auf ein Internat. Das hört sich an wie ein Rezept für eine Katastrophe. Das violettgesichtige Muttersöhnchen wird dem Hohn und den grausamen Übergriffen junger Wilder ausgesetzt. Aber es ging mir da gar nicht so schlecht und ich weiß bis heute nicht genau, warum. Ich war für mein Alter groß und kräftig, was geholfen haben mag. Ich denke jedoch, dass die Atmosphäre in unserem Haus, dieses Klima aus Übellaunigkeit, seelischer Grausamkeit und Abscheu, auch wenn es nur von einem oft unsichtbaren Vater ausging, jeden anderen Ort erträglich machte, sogar vorteilhaft, wenn auch nicht in positivem, sondern in negativem Sinne. Jedenfalls unternahm niemand eine Anstrengung, nett zu mir zu sein. Ich bekam einen Namen weg, Blaukopf. Aber fast jeder hatte einen Schimpfnamen. Ein Junge mit besonders üblen Schweißfüßen, den auch die tägliche Dusche nichts anhaben konnte, fügte sich fröhlich in den Namen Stinker. Ich kam zurecht. Ich schrieb meiner Mutter drollige Briefe und sie antwortete auf ähnliche Art, schlug über Ereignisse in der Stadt und der Kirche einen leicht satirischen Ton an. Ich erinnere mich an ihre Beschreibung eines Streits über die richtige Art, Sandwiches für einen Damentee zu schneiden. Und schaffte es sogar, komisch, aber nicht verbittert, von meinem Vater zu berichten, den sie mit ihrer Gnaden titulierte. Ich habe in meinem Bericht bisher meinen Vater zum Scheusal gemacht und meine Mutter zur Retterin und Beschützerin. Und ich glaube, das ist richtig so. Aber sie sind nicht die einzigen Personen in meiner Geschichte. Und die Atmosphäre im Haus war nicht die einzige, die ich kannte. Ich spreche jetzt von der Zeit noch, bevor ich aufs Internat kam. Was ich inzwischen für das große Drama meines Lebens erachte, hatte sich bereits außerhalb des Hauses ereignet. Das große Drama. Es macht mich verlegen, das hingeschrieben zu haben. Ich frage mich, ob es nach billiger Satire oder nach Larmoyanz klingt. Aber dann denke ich, ist es nicht ganz natürlich für mich, mein Leben so zu sehen, so darüber zu reden, wenn man in Betracht zieht, womit ich meinen Lebensunterhalt verdient habe? Ich wurde Schauspieler. Überrascht? Natürlich habe ich mich am College mit Leuten herumgetrieben, die mit dem Theater zu tun hatten, und in meinem letzten Studienjahr habe ich ein Stück inszeniert. Es gab ständig Witze darüber, wie ich eine Rolle bewältigen würde, indem ich dem Publikum ständig mein heiles Profil zukehrte und notfalls rückwärts über die Bühne ging. Aber solche drastischen Manöver waren gar nicht notwendig. Zu jener Zeit wurden im Radio regelmäßig Hörspiele gesendet. Das Programm am Sonntagabend war besonders ehrgeizig. Romanbearbeitung, Shakespeare, Ibsen. Meine Stimme war von Natur aus wandlungsfähig und verbesserte sich mit etwas Übung. Ich wurde angenommen. Anfangs kleine Rollen. Als dann das Fernsehen dem Ganzen ein Ende bereitete, war ich fast jede Woche auf Sendung und einer treuen, wenn auch nie sehr zahlreichen Hörerschaft wohl bekannt. Es gab Briefe, die sich über unflätige Ausdrücke oder die Erwähnung von Inzest beschwerten. Wir sendeten auch einige Stücke der alten Griechen. Aber im Großen und Ganzen regnete es nie so viele Vorwürfe auf mich herab, wie meine Mutter befürchtete, wenn sie sich treusorgend jeden Sonntagabend in ihrem Sessel neben dem Radio niederließ. Dann kam das Fernsehen, und mit der Schauspielerei war es für mich vorbei. Aber meine Stimme leistete mir gute Dienste, und ich bekam eine Anstellung als Ansager, zuerst in Winnipeg, dann in Toronto. Und in den letzten 20 Jahren meines Arbeitslebens war ich Moderator einer Musiksendung, die wochentags an jedem Nachmittag zu hören war. Ich traf nicht die Auswahl, wie viele Leute meinten. Mein Musikverständnis ist gering. Aber es gelang mir, eine dauerhafte, beliebte und etwas schrullige Radiopersönlichkeit zu erschaffen. Das Programm erhielt viele Zuschriften aus Altenheimen und Blindenanstalten, von Leuten, die regelmäßig lange und eintönige Geschäftsreisen unternehmen mussten, von Hausfrauen, die mitten am Tag mit dem Kochen und Bügeln allein waren, und von Farmern, die in Traktoren saßen und endlose Felder pflügten oder eckten. Aus dem ganzen Land. Schmeichelhafte Gefühlsergüsse, als ich endlich in den Ruhestand ging. Die Leute schrieben, dass sie sich alleingelassen fühlten und trauerten, als hätten sie einen nahen Freund oder einen Angehörigen verloren. Was sie meinten war, dass eine bestimmte Zeitspanne an 5 Tagen in der Woche für sie gefüllt worden war. Die Zeit war ihnen zuverlässig und angenehm vertrieben worden. Sie waren nicht sich selbst überlassen geblieben und dafür waren sie rührend dankbar. Und überraschenderweise teilte ich ihre Gefühle. Ich musste auf meine Stimme Acht geben, damit mir die Worte nicht im Halse stecken blieben, als ich einige ihrer Briefe in der Sendung vorlas. Und doch verblasste die Erinnerung an das Programm und an mich rasch. Neue Bindungen entstanden. Ich brach mit allem, weigerte mich, wohltätige Auktionen zu leiten oder nostalgische Reden zu halten. Meine Mutter war gestorben, nachdem sie ein hohes Alter erreicht hatte, aber ich hatte das Haus nicht verkauft, sondern nur vermietet. Jetzt bereitete ich mich darauf vor, es zu verkaufen und kündigte den Mietern. Ich hatte vor, selbst dort zu wohnen, für die Zeit, die es brauchte, um das Haus und besonders den Garten auf Vordermann zu bringen. Ich war in jenen Jahren nicht einsam. Außer meinen Zuhörern hatte ich Freunde. Ich hatte auch Frauen. Natürlich spezialisieren sich einige Frauen auf solche Männer, die ihrer Meinung nach aufgerichtet werden müssen. Sie haben es darauf abgesehen, sich mit ihnen zum Zeichen ihrer Großherzigkeit zu schmücken. Ich nahm mich vor ihnen in Acht. Die Frau, der ich in diesen Jahren am nächsten stand, war Empfangsdame im Sender. Eine nette, vernünftige Person, die ganz allein 4 Kinder großzog. Es herrschte eine gewisse Einigkeit, dass wir zusammenziehen würden, sobald das jüngste Kind aus dem Haus wäre. Aber das jüngste Kind war ein Mädchen und schaffte es, ein eigenes Kind in die Welt zu setzen, ohne je von zu Hause fortzugehen. Und irgendwie schwand unsere Planung, unsere Beziehung dahin. Wir blieben durch E-Mails in Verbindung, nachdem ich beim Sender aufgehört hatte und wieder in mein Elternhaus gezogen war. Ich lud sie ein, mich zu besuchen. Plötzlich erhielt ich eine Benachrichtigung, dass sie heiraten und nach Irland ziehen werde. Ich war zu überrascht und vielleicht auch zu verunsichert, um zu fragen, ob die Tochter und das Baby mit von der Partie sein würden. Der Garten ist in schlimmem Zustand. Aber da fühle ich mich wohler als im Haus, das von draußen so aussieht wie immer, sich aber drinnen drastisch verändert hat. Meine Mutter hatte aus dem hinteren Salon ein Schlafzimmer und aus der Speisekammer ein voll ausgestattetes Badezimmer gemacht. Und später wurden niedrigere Decken eingezogen, billige Türen eingehängt und grelle Tapeten mit geometrischen Mustern geklebt, den Mietern zu gefallen. Der Garten hatte keine solchen Veränderungen erdulden müssen, nur Vernachlässigung in großem Stil. Die Stauden kämpfen sich immer noch durch das Unkraut hoch. Zerlumpte Blätter, größer als Regenschirme, bezeichnen den Platz eines 60 oder 70 Jahre alten Rhabarberbeetes. Und ein 50 Apfelbäume sind geblieben. Sie tragen kleine, wurmstichige Äpfel einer Sorte, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann. Die Stellen, die ich freilege, sehen winzig aus, während die Haufen aus Unkraut und Gestrüpp, die ich zusammengetragen habe, riesig wirken. Obendrein muss ich sie auf meine Kosten fortschaffen lassen. Die Stadt erlaubt keine Krautfeuer mehr. All das wurde früher von einem Gärtner namens Pete gepflegt. Seinen Familiennamen habe ich vergessen. Er zog ein Bein nach und hielt den Kopf immer zu einer Seite geneigt. Ich weiß nicht, ob er einen Unfall gehabt oder einen Schlaganfall erlitten hatte. Er arbeitete langsam, aber sorgfältig und war mehr oder weniger immer schlechter Laune. Meine Mutter sprach leise und respektvoll mit ihm, schlug aber bestimmte Veränderungen in den Blumenbeeten vor und setzte sie auch durch, obwohl er nicht viel davon hielt. Mich konnte er nicht leiden, weil ich ständig auf meinem Dreirad da fuhr, wo ich es nicht sollte, und mir Verstecke unter den Apfelbäumen baute und weil er wahrscheinlich wusste, dass ich ihn heimlich den miesen Pete nannte. Ich weiß nicht, wo ich das her hatte, aus einem Comicstrip. Ein weiterer Grund für seine brummige Abneigung ist mir gerade eingefallen und es ist seltsam, dass ich nicht früher daran gedacht habe. Wir waren beide gezeichnet, sichtlich mit einem körperlichen Makel behaftet. Man sollte meinen, dass solche Menschen zusammenhalten, aber ebenso häufig tun sie es nicht. Womöglich wird jeder vom anderen an etwas erinnert, das er lieber vergäße. Ich bin mir da aber nicht sicher. Meine Mutter hatte alles so arrangiert, dass ich mir die meiste Zeit meines Zustandes gar nicht bewusst war. Sie behauptete, mich zu Hause unterrichten zu müssen, weil ich an einer Bronchienschwäche litte und vor den zahlreichen Keimen, denen man in den ersten Schuljahren ausgesetzt wird, geschützt werden müsse. Ob ihr das irgendjemand glaubte, weiß ich nicht. Außerdem hatte sich die Verbitterung meines Vaters im ganzen Haus so weit ausgebreitet, dass ich sie bestimmt nicht mehr allein auf mich bezog. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, muss ich sagen, ich denke, meine Mutter tat das Richtige. Die Hervorhebung eines deutlichen Makels, der Spott und die Hänseleien hätten mich zu jung und ohne Rückzugsmöglichkeiten erwischt. Heutzutage ist das anders. Und ein derart entstelltes Kind wäre eher der Gefahr von zu viel Fürsorglichkeit und demonstrativer Zuwendung ausgesetzt, als von Hohn und Ausgrenzung. So kommt es mir jedenfalls vor. Das Leben jener Zeit bezog viel von seiner Fülle, seinem Frohsinn und seiner Folklore, wie meine Mutter gewusst haben mag, aus reiner Boshaftigkeit. Bis vor 2 oder vielleicht mehr Jahrzehnten stand noch ein Gebäude auf unserem Grundstück. Ich kannte es als kleine Scheune oder großen Schuppen, in dem Pete seine Gerätschaften aufbewahrte und in den verschiedene Gegenstände, die einmal von Nutzen gewesen waren, gebracht wurden, bis endgültig feststand, was damit geschehen sollte. Es wurde abgerissen, kurz nachdem Pete durch ein energisches junges Paar ersetzt worden war, Ginny und Franz, die ihre eigenen modernen Geräte in ihrem Lieferwagen mitbrachten. Später hatten sie keine Zeit mehr, da sie eine Gemüsegärtnerei betrieben, aber sie stellten ihre halbwüchsigen Kinder zum Rasenmähen zur Verfügung und an allem anderen hatte meine Mutter das Interesse verloren. »Ich habe den Garten einfach losgelassen«, sagte sie. »Es ist erstaunlich, wie leicht es fällt, etwas einfach loszulassen.« Um auf dieses Gebäude zurückzukommen, wie ich um dieses Thema herumschleiche. Es gab eine Zeit, bevor es nur ein Geräteschuppen wurde, als Leute darin wohnten, nämlich ein Ehepaar namens die Bells, die Köchin, Haushälterin und Gärtner, Chauffeur bei meinen Großeltern waren. Mein Großvater besaß einen Packard, den er nie fahren lernte. Sowohl die Bells als auch der Packard waren zu meiner Zeit verschwunden, aber das Gebäude hieß immer noch das Bells Nebenhaus. In meiner Kindheit war das Bells Nebenhaus ein paar Jahre lang an eine Frau namens Sharon Suttles vermietet. Sie wohnte darin mit ihrer Tochter Nancy. Sie war mit ihrem Mann in die Stadt gekommen, einem Arzt, der seine erste Praxis gründete und innerhalb eines Jahres an einer Blutvergiftung starb. Sie blieb mit ihrem kleinen Kind in der Stadt, ohne Geld und, wie es hieß, ohne Leute. Das muss bedeutet haben, ohne Leute, die ihr helfen konnten oder die bereit waren, sie aufzunehmen. Irgendwann fand sie eine Anstellung im Versicherungsbüro meines Vaters und zog in das Bells Nebenhaus ein. Ich bin nicht sicher, wann das geschah. Ich habe keine Erinnerung daran, wie sie einzogen oder an das Häuschen, als es leer stand. Es war zu der Zeit altrosa angestrichen und ich hielt das immer für Mrs. Suttles Wahl, als hätte sie in keinem Haus leben können, das in irgendeiner anderen Farbe angestrichen war. Ich nannte sie natürlich Mrs. Suttles. Aber ich kannte ihren Vornamen, was mir wichtiger war als bei irgendeiner anderen erwachsenen Frau. Sharon war zu jener Zeit ein ungewöhnlicher Name. Außerdem war er mit einem Choral verbunden, den ich aus der Sonntagsschule kannte. Die Sonntagsschule durfte ich besuchen, denn dort herrschte ein strenges Reglement und es gab keine Pause. Wir sangen Choräle, deren Text auf eine Leinwand projiziert wurde, und ich denke, dass die meisten von uns durch die Form, die wir vor uns sahen, eine Vorstellung von den Versen bekamen, noch bevor wir lesen lernten. Wie lieblich rinnt Sir Loams Quell, wo weiß die Lilie blüht, rings leuchten Hügel, Sonnen, hell, wo Sharons Rose glüht. Ich kann nicht glauben, dass in einer Ecke der Leinwand tatsächlich eine Rose war, und doch sah ich eine, sehe ich eine, in verblasstem Rosa, deren Aura sich auf den Namen Sharon übertrug. Ich will damit nicht sagen, dass ich mich in Sharon Suttles verliebte. Ich hatte mich, kaum dem Säuglingsalter entwachsen, in ein jungenhaftes Dienstmädchen namens Bessie verliebt, das mich in meinem Kinderwagen ausfuhr und mich auf der Schaukel im Park so hoch schwang, dass ich fast oben drüber sauste, und einige Zeit später in eine Freundin meiner Mutter, die einen Pelzkragen am Mantel hatte und eine Stimme, die irgendwie damit in Verbindung zu stehen schien. Sharon Suttles war nicht auf diese Art zum Verlieben. Sie hatte keine Samtstimme und kein Interesse daran, dass ich meinen Spaß fand. Sie war hochgewachsen und eigentlich zu dünn, um irgendjemandes Mutter zu sein. Es gab an ihr keine Rundungen. Ihre Haare hatten die Farbe von Sahnebonbons, braun mit goldenen Enden, und zur Zeit des Zweiten Weltkriegs trug sie immer noch einen Bubikopf. Ihr Lippenstift war hellrot und lackartig, so dass ihr Mund denen der Filmstars ähnelte, die ich auf Plakaten gesehen hatte, und im Haus trug sie meistens einen Kimono mit hellen Vögeln darauf. Störchen, deren Beine an ihre eigenen erinnerten. Sie verbrachte viel Zeit damit, auf dem Sofa zu liegen und zu rauchen, und manchmal zu unserem oder ihrem eigenen Vergnügen reckte sie diese Beine in die Höhe, eins nach dem anderen, und schickte federleichte Pantöffelchen auf die Reise. Wenn sie sich nicht über uns ärgerte, war ihre Stimme kehlig und gelangweilt, nicht unfreundlich, aber überhaupt nicht weise oder zärtlich oder ermahnend, ohne die Lautstärke, die Andeutung von Enttäuschung, die ich von einer Mutter erwartete. »Ihr Dummbeutel«, so nannte sie uns, »macht, dass ihr hier rauskommt und lasst mich in Ruhe, ihr Dummbeutel«. Dabei lag sie schon auf dem Sofa mit einem Aschenbecher auf dem Bauch, während wir Nancys Spielzeugautos auf dem Fußboden herumflitzen ließen. Wie viel Ruhe wollte sie noch? Sie und Nancy aßen eigenartige Speisen zu unregelmäßigen Zeiten, und wenn sie in die Küche ging, um sich einen Imbiss zurechtzumachen, kam sie nie mit Kakao oder Graham-Keksen für uns zurück. Andererseits war es Nancy nie verboten, Gemüsesuppe dick wie Pudding aus der Dose zu löffeln oder sich eine Handvoll Rice Krispies direkt aus der Schachtel zu nehmen. War Sharon Suttles die Geliebte meines Vaters? Hatte er ihr die Stellung besorgt und ihr das rosa Häuschen mietfrei überlassen? Meine Mutter sprach freundlich von ihr und erwähnte nicht selten die Tragödie, die mit dem Tod des jungen Ehemanns über sie hereingebrochen war. Das jeweilige Dienstmädchen, das wir zu der Zeit hatten, wurde mit Geschenken wie Himbeeren oder neuen Kartoffeln oder enthüllsten jungen Erbsen aus unserem Garten hinübergeschickt. An die Erbsen erinnere ich mich besonders gut. Ich weiß noch, wie Sharon Suttles, wie immer auf dem Sofa liegend, sie mit dem Zeigefinger in die Gegend schnippte und sagte, was soll ich denn mit denen anfangen? Sie in Wasser auf dem Herd kochen, sagte ich hilfsbereit. Im Ernst? Was meinen Vater anbelangt, so sah ich ihn nie mit ihr. Er ging ziemlich spät zur Arbeit und machte früh Feierabend, um sich seinen diversen sportlichen Aktivitäten zu widmen. An manchen Wochenenden fuhr Sharon mit dem Zug nach Toronto, aber sie nahm Nancy immer mit. Und danach schwärmte Nancy davon, was sie alles erlebt und gesehen hatte, wie zum Beispiel die Parade der Weihnachtsmänner. Es gab bestimmte Zeiten, zu denen Nancys Mutter nicht zu Hause war, nicht in ihrem Kimono auf dem Sofa lag. Und es steht zu vermuten, dass sie zu diesen Zeiten weder ruhte noch rauchte, sondern ihrer Arbeit im Büro meines Vaters nachging, jenem legendären Ort, den ich nie gesehen hatte und an dem ich bestimmt nicht willkommen war. Zu solchen Zeiten, wenn Nancys Mutter arbeiten und Nancy zu Hause bleiben musste, saß eine grantige Person namens Mrs. Card herum, hörte sich Seifenopern im Radio an und war bereit, uns jederzeit aus der Küche zu vertreiben, wo sie selbst alles aß, was zur Verfügung stand. Es kam mir nie in den Sinn, dass meine Mutter, da wir ohnehin die meiste Zeit gemeinsam verbrachten, hätte anbieten können, nicht nur auf mich, sondern auch auf Nancy ein Auge zu haben oder unser Dienstmädchen damit hätte beauftragen können, um uns Mrs. Cord zu ersparen. Heute kommt es mir so vor, als hätten wir damals jeden Tag von morgens bis abends zusammengespielt. Ich muss anfangs etwa 5 und schließlich ungefähr 8,5 Jahre alt gewesen sein, wobei Nancy ein halbes Jahr jünger war. Wir spielten meistens draußen. Es muss zu jener Zeit oft geregnet haben, wegen meiner vielen Erinnerungen an uns in Nancys Nebenhaus zum Ärger von Nancys Mutter. Wir durften nicht in den Gemüsegarten und sollten keine Blumen knicken, aber wir tummelten uns ständig zwischen den Beerensträuchern, unter den Apfelbäumen und in dem völlig verwilderten und vermüllten Stück hinter dem Nebenhaus, wo wir unsere Luftschutzbunker und Unterstände gegen die Deutschen bauten. Es gab tatsächlich ein Ausbildungslager der Luftwaffe nördlich von unserer Stadt und richtige Flugzeuge flogen ständig über uns hinweg. Einmal gab es einen Absturz, aber zu unserer Enttäuschung verschwand das außer Kontrolle geratene Flugzeug im See. Und all diese Informationen über den Krieg setzten uns in die Lage, in Piet nicht nur unseren Feind vor Ort, sondern einen Nazi und in seinem Rasenmäher einen Panzer zu erkennen. Manchmal bewarfen wir ihn mit Äpfeln von dem Holzapfelbaum, unter dem wir unser Biwak aufgeschlagen hatten. Einmal beschwerte er sich bei meiner Mutter, und das kostete uns einen Ausflug an den Strand. Sie nahm Nancy oft zu unseren Ausflügen zum Strand mit. Nicht zu dem mit der Wasserrutsche direkt unterhalb unseres Hauses, sondern zu einem kleineren, zu dem man hinfahren musste und wo es keine Rüpel gab. Tatsächlich brachte sie uns beiden das Schwimmen bei. Nancy war furchtloser und unbekümmerter als ich, was mich ärgerte. Also zog ich sie unter einen hereinkommenden Brecher und hockte mich auf ihren Kopf. Sie stieß um sich, hielt den Atem an und kämpfte sich frei. »Nancy ist ein kleines Mädchen«, schalt meine Mutter. »Sie ist ein kleines Mädchen und du solltest sie wie eine kleine Schwester behandeln.« Was genau das war, was ich tat. In meiner Vorstellung war sie nicht schwächer als ich. Kleiner, ja, aber manchmal war das ein Vorteil. Wenn wir auf Bäume kletterten, konnte sie wie ein Äffchen an Zweigen hängen, die mich nicht trugen. Und einmal, als wir uns zankten, ich kann mich nicht erinnern, weswegen wir uns jeweils zankten, hielt ich sie mit einem Arm fest und sie biss hinein, sodass er blutete. Daraufhin wurden wir getrennt, und zwar für eine Woche. Aber unsere finsteren Blicke aus dem Fenster verwandelten sich bald in sehnsüchtiges Flehen. Und so wurde der Bann aufgehoben. Im Winter stand uns das ganze Grundstück zur Verfügung. Wir errichteten Schneefestungen, die wir mit Stöcken aus Brennholz bewehrten und mit Arsenalen von Schneebällen munitionierten, um jeden zu bewerfen, der vorbeikam. Allerdings kam nur selten jemand vorbei, weil unsere Straße eine Sackgasse war. Wir mussten einen Schneemann bauen, damit wir ihn unter Trommelfeuer nehmen konnten. Wenn ein schwerer Schneesturm uns ans Haus fesselte, an mein Haus, wurden wir von meiner Mutter beaufsichtigt. Wir mussten ruhig gestellt werden, wenn mein Vater zu Hause war und mit Kopfschmerzen im Bett lag. Also las sie uns Geschichten vor. Alice im Wunderland, erinnere ich mich. Wir waren beide sehr aufgeregt, als Alice das Fläschchen austrank und so sehr wuchs, dass sie im Haus des Kaninchens feststeckte. Was war mit Doktorspielen, mögen Sie fragen. Ja, die gab es auch. Ich erinnere mich, wie wir uns an einem extrem heißen Tag in einem Zelt versteckten, das, ich habe keine Ahnung warum, hinter dem Nebenhaus aufgeschlagen war. Wir krochen hinein, um einander zu erkunden. Die Zeltleinwand hatte einen ganz bestimmten erotischen, aber kindlichen Geruch, wie die Unterwäsche, die wir auszogen. Wir kitzelten uns, was uns anfangs erregte, aber bald keinen Spaß mehr machte, weil uns überall der Schweiß juckte und wir uns schämten. Als wir hinausgelangten, war ein größerer Abstand zwischen uns als sonst und wir empfanden einen merkwürdigen Argwohn gegeneinander. Ich weiß nicht mehr, ob das Gleiche noch einmal und mit dem gleichen Ergebnis stattfand, aber es würde mich nicht wundern. Ich kann mir Nancys Gesicht nicht so deutlich in Erinnerung rufen wie das ihrer Mutter. Ich glaube, Haut und Haarfarbe ähnelten sich oder würden es mit der Zeit tun. Blondes Haar mit natürlichem Braun, aber im Sommer von viel Sonne ausgeblichen. Sehr rosige, fast rötliche Haut. Ja, ich sehe ihre roten Wangen fast wie mit dem Buntstift gemalt. Auch sie verdankten sich der vielen im Freien verbrachten Zeit und dazu ihrem energischen Behauptungswillen. In meinem Haus, das versteht sich von selbst, durften wir nur wenige Zimmer betreten, alle anderen waren uns verboten. Es wäre uns im Traum nicht eingefallen, in den ersten Stock hinauf oder in den Keller hinunterzugehen oder in den vorderen Salon oder ins Esszimmer. Aber im Nebenhaus durften wir überall hin, außer da, wo Nancys Mutter gerade etwas Ruhe zu finden versuchte oder wo Mrs. Cord am Radio hing. Der Keller war ein guter Zufluchtsort, wenn sogar uns die Nachmittagshitze zu viel wurde. Es gab kein Geländer entlang der Treppe und unsere Sprünge hinunter auf den festgestampften Boden wurden immer waghalsiger. Und wenn wir davon genug hatten, konnten wir auf ein altes Feldbett krabbeln, darauf herumhopsen und mit einer Luftpeitsche ein Luftpferd antreiben. Einmal versuchten wir, eine Zigarette zu rauchen, die wir aus der Schachtel von Nancys Mutter stibitzt hatten. Wir hätten es nicht gewagt, mehr als eine zu nehmen. Nancy gelang das Rauchen besser als mir, da sie mehr Übung hatte. In diesem Keller befand sich auch eine alte Kommode, auf der etliche Büchsen mit meist eingetrockneten Farben und Lacken standen. Außerdem lagen verschiedene hart gewordene Pinsel herum, Stöckchen zum Umrühren und Bretter, auf denen jemand die Farben ausprobiert oder die Pinsel ausgestrichen hatte. Auf einigen Büchsen saß der Deckel noch fest drauf. Wir öffneten sie mühsam und fanden darin Farbe, die sich zu dickflüssiger Brauchbarkeit verrühren ließ. Dann verbrachten wir einige Zeit mit dem Versuch, die Pinsel biegsam zu machen, indem wir sie in die Farbe tunkten und dann gegen die Bretter schlugen, was außer einer Ferkelei nicht viel bewirkte. Eine der Büchsen enthielt jedoch Terpentin, was uns weiterhalf. Jetzt fingen wir an, mit den Borsten zu malen, die benutzbar geworden waren. Ich konnte dank meiner Mutter bis zu einem gewissen Grad lesen und schreiben, und Nancy konnte es auch, denn sie hatte die zweite Klasse beendet. »Du darfst erst gucken, wenn ich fertig bin«, sagte ich zu ihr und schob sie ein Stück weg. Mir war etwas eingefallen, was ich malen wollte. Sie war ohnehin beschäftigt, stocherte mit ihrem eigenen Pinsel in einer Büchse mit roter Farbe herum. Ich schrieb, »Nazi war im Keller.« »Jetzt schau her«, sagte ich. Sie hatte mir den Rücken zugekehrt und bearbeitete mit dem Pinsel sich selbst. Sie sagte, »Hab zu tun.« Als sie mir das Gesicht zuwandte, war es großzügig mit roter Farbe vollgeschmiert. »Jetzt sehe ich aus wie du«, sagte sie und strich mit dem Pinsel zu ihrem Hals hinunter. »Jetzt sehe ich aus wie du.« Sie klang sehr aufgeregt und ich dachte, sie wollte mich verhöhnen, aber in Wirklichkeit strotzte ihre Stimme vor Zufriedenheit, als habe sie es ihr ganzes Leben lang auf nichts anderes abgesehen gehabt. Jetzt muss ich zu erklären versuchen, was in den nächsten Minuten geschah. Mein erster Gedanke war, wie grauenhaft sie aussah. Ich konnte nicht glauben, dass irgendein Teil meines Gesichts rot war, was auch wirklich nicht stimmte. Die verfärbte Hälfte trug die übliche violette Muttermalfarbe, die, wie ich schon erwähnt habe, im Laufe der Jahre verblasst ist. aber so sah ich sie nicht in meiner Vorstellung. Ich glaubte, mein Muttermal habe einen weichen, braunen Farbton, wie das Fell einer Maus. Meine Mutter hatte nie so etwas Törichtes oder Dramatisches unternommen, wie die Spiegel aus unserem Haus zu verbannen. Aber Spiegel können zu hoch hängen, als dass ein kleines Kind sich darin sehen könnte. So war es jedenfalls im Badezimmer. Der Einzige, der mir ohne weiteres mein Spiegelbild zeigte, hing in der Diele, die tagsüber im Halbdunkel lag und nachts nur schwach erleuchtet war. Dort muss ich die Vorstellung bekommen haben, dass meine Gesichtshälfte diese matte, sanfte Farbe hatte, fast wie ein Pelzchen. An diese Vorstellung hatte ich mich gewöhnt. Und das machte Nancys Anstrich so verletzend zu so einem bösen Witz. Ich stieß sie so heftig, wie ich konnte, gegen die Kommode und rannte von ihr weg, die Treppe hinauf. Ich glaube, ich rannte, um einen Spiegel zu finden oder auch nur einen Menschen, der mir sagen konnte, dass sie Unrecht hatte. Und sobald ich diese Bestätigung erhalten hatte, konnte ich sie mit meinem Hass verfolgen. Ich würde sie bestrafen. Ich hatte in dem Augenblick keine Zeit, um mir zu überlegen, wie. Ich rannte durchs Nebenhaus. Nancys Mutter war nicht zu sehen, obwohl es ein Samstag war, und ich knallte die Fliegengittertür zu. Ich lief über den Kiesweg, dann über die Platten zwischen den stämmigen Gladiolenreihen. Ich sah meine Mutter aus dem Korbstuhl aufstehen, wo sie auf der hinteren Veranda gelesen hatte. »Nicht rot«, schrie ich zwischen wütenden Schluchzern, »ich bin nicht rot«. Sie kam mit entsetztem, aber verständnislosem Gesicht die Stufen herunter. Dann kam Nancy mit ihrem schauderhaften Gesicht aus dem Nebenhaus gerannt. Da verstand meine Mutter. »Du scheußliches kleines Biest«, schrie sie Nancy an mit einer Stimme, die ich noch nie gehört hatte, eine laute, wilde, zitternde Stimme. »Komm ja nicht näher, untersteh dich! Du bist ein böses, böses Mädchen! Du hast keinen Funken Anstand in dir! Ist dir nie beigebracht worden?« Nancys Mutter kam aus dem Nebenhaus, tropfnasse Haare hingen ihr in die Augen, sie hielt ein Handtuch in den Händen. »Gott verdammt, kann ich mir hier nicht mal die Haare waschen?« Meine Mutter schrie auch sie an. »Wagen Sie ja nicht vor meinem Sohn und mir solche Wörter zu benutzen!« »Ach, bla, bla«, gab Nancys Mutter sofort zurück. »Nun hör sich das einer an, schreit wie am Spieß!« Meine Mutter holte tief Luft. »Ich schreie nicht. Ich will Ihrer grausamen Göre nur sagen, dass sie in unserem Haus nie wieder willkommen sein wird. Sie ist eine grausame, gehässige Göre, meinen kleinen Jungen für etwas zu verspotten, für das er nichts kann. Sie haben ihr nie etwas beigebracht, keine Manieren. Sie war nicht mal fähig, sich bei mir zu bedanken, als ich sie an den Strand mitgenommen habe. Sie kann nicht mal Bitte und Danke sagen. Kein Wunder bei einer Mutter, die im Morgenrock rumstolziert.« All das brach aus meiner Mutter heraus, als ströme in ihr ein Sturzbach aus Wut, Schmerz und Widersinn, der nicht enden wollte, obwohl ich inzwischen an ihrem Kleid zerrte und »Nicht, nicht«, rief. Dann wurde es noch schlimmer, da ihr die Tränen kamen, so dass sie kein Wort mehr hervorbrachte und nur noch zitterte. Nancys Mutter hatte sich die nassen Haare aus dem Gesicht gestrichen, stand da und schaute sich das alles an. »Ich will Ihnen mal was sagen«, rief sie. »Wenn Sie so weitermachen, wird man Sie ins Irrenhaus bringen. Kann ich was dafür, wenn Ihr Mann Sie hasst und Sie ein Kind mit einem verhunzten Gesicht haben?« Meine Mutter hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Sie schrie, als würde sie von Schmerzen zerrissen. Die Frau, die zu der Zeit für uns arbeitete, Velma, war auf die Veranda gekommen und redete auf meine Mutter ein. »Missus, kommen Sie, Missus!« Dann wandte sie sich mit lauter Stimme an Nancys Mutter. »Gehen Sie weg! Gehen Sie in Ihr Haus, Sie Miststück!« »Werd ich schon, keine Sorge, werd ich!« »Für wen halten Sie sich eigentlich, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Und wie gefällt es Ihnen, für ein altes Weib zu arbeiten, das nicht alle Tassen im Schrank hat?« Dann knöpfte sie sich Nancy vor. »Wie in aller Welt soll ich das Zeug je wieder von dir abkriegen?« Danach sprach sie wieder lauter, um sicherzugehen, dass ich sie hörte. »Er ist ein Muttersöhnchen. Schau dir an, wie er sich an seine alte Dame klammert. Du wirst nie wieder mit ihm spielen, mit diesem Muttersöhnchen.« Velma auf der einen Seite und ich auf der anderen, so versuchten wir, meine Mutter ins Haus zu bringen. Sie hatte aufgehört, Lärm zu machen. Sie richtete sich auf und sprach mit unnatürlich fröhlicher Stimme, die bis zum Nebenhaus trug. »Hol mir meine Gartenschere, ja, Velma. Wenn ich schon hier draußen bin, kann ich auch die Gladiolen stutzen. Einige sind schon regelrecht welk.« Als sie damit fertig war, lagen alle Gladiolen auf dem Weg verstreut. Keine stand mehr, ob verblüht oder nicht. All das muss sich an einem Samstag ereignet haben, wie ich schon sagte, weil Nancys Mutter zu Hause war und Velma da war, die sonntags nicht kam. Spätestens am Montag, da bin ich mir sicher, war das Nebenhaus leer. Vielleicht trieb Velma meinen Vater im Clubhaus oder auf dem Golfplatz oder sonst wo auf und er kam nach Hause, war ungeduldig und grob, aber bald einverstanden. Nämlich damit einverstanden, dass Nancy und ihre Mutter auszogen. Ich hatte keine Ahnung, wohin sie zogen. Vielleicht brachte er sie in einem Hotel unter, bis er etwas anderes für sie gefunden hatte. Ich glaube nicht, dass Nancys Mutter sich groß dagegen sträubte, auszuziehen. Nur langsam begriff ich, dass ich Nancy nie wiedersehen würde. Anfangs war ich wütend auf sie und es war mir egal. Als ich mich dann nach ihr erkundigte, muss meine Mutter mich mit einer ausweichenden Antwort abgespeist haben, da sie weder mich noch sich selbst an die qualvolle Szene erinnern wollte. Bestimmt fasste sie zu der Zeit den Entschluss, mich auf ein Internat zu schicken. Jedenfalls glaube ich, dass ich noch in jenem Herbst nach Lakefield kam. Sie stellte sich wohl vor, sobald ich mich an eine Jungenschule gewöhnt hatte, würden meine Erinnerungen an eine Spielkameradin verblassen, an Wert verlieren oder sogar lächerlich werden. Am Tag nach der Beerdigung meines Vaters überraschte meine Mutter mich mit der Frage, ob ich sie zum Essen ausführen würde. Natürlich war klar, wer da wen ausführen würde, nämlich sie mich. Und zwar in ein Restaurant einige Meilen weit entfernt am Seeufer, wo sie hoffte, niemanden anzutreffen, den wir kannten. Ich habe einfach das Gefühl, ich war seit Ewigkeiten in dieses Haus eingepfercht, sagte sie. Ich brauche frische Luft. Im Restaurant blickte sie sich diskret um und verkündete, es sei niemand da, den sie kenne. Leistest du mir Gesellschaft bei einem Glas Wein? Waren wir so weit gefahren, damit sie in der Öffentlichkeit ein Glas Wein trinken konnte? Als der Wein gekommen war und wir bestellt hatten, sagte sie, »Es gibt etwas, was du meiner Meinung nach wissen solltest.« Das können mit die unangenehmsten Worte sein, die ein Mensch je zu hören bekommt. Aller Voraussicht nach wird das, was man wissen sollte, bedrückend sein. Und es wird eine Andeutung geben, dass andere die Bürde tragen mussten, während man selbst die ganze Zeit über davongekommen ist. »Mein Vater ist nicht mein richtiger Vater«, sagte ich. »Fein. Sei nicht albern. Erinnerst du dich noch an deine kleine Freundin Nancy?« Einen Augenblick lang konnte ich mich nicht erinnern, dann sagte ich, vage. Zu der Zeit schienen alle Gespräche mit meiner Mutter eine Strategie zu erfordern. Ich musste mich sorglos, heiter und unbewegt geben. In ihrer Stimme und in ihrem Gesicht lauerte Kummer. Sie beklagte sich nie über ihre eigene missliche Lage, aber es gab in den Geschichten, die sie erzählte, so viele unschuldige Menschen, denen übel mitgespielt worden war, so viele empörende Ungerechtigkeiten, dass ich ganz offensichtlich zumindest schwereren Herzens zu meinen Freunden und meinem glücklichen Leben zurückkehren sollte. Ich weigerte mich mitzuspielen. Alles, was sie wollte, war möglicherweise eine Bekundung von Mitgefühl oder vielleicht von körperlicher Zärtlichkeit. Ich weigerte mich, ihr das zu gewähren. Sie war eine gepflegte Frau und vom Alter noch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem schrak ich vor ihr zurück, als bestehe die Gefahr einer hartnäckigen Trübsal oder eines ansteckenden Schimmelpilzes. Besonders schrak ich vor jeder Anspielung auf mein Gebrechen zurück, auf das sie ungemein gern zurückzukommen schien. Die Fessel, die ich nicht abschütteln konnte, das musste ich zugeben und die mich seit meiner Geburt an sie band. »Du hättest wahrscheinlich davon erfahren, wenn du zu Hause gewesen wärst«, sagte sie. »Aber es passierte kurz, nachdem wir dich aufs Internat geschickt haben.« Nancy und ihre Mutter waren in eine Wohnung gezogen, die meinem Vater gehörte, am Marktplatz. Dort hatte Nancys Mutter an einem sonnigen Morgen im Frühherbst ihre Tochter im Badezimmer dabei überrascht, wie sie sich mit einer Rasierklinge die Wange aufschlitzte. Blut war auf dem Fußboden und im Waschbecken und überall auf Nancy. Aber sie wollte nicht von ihrem Vorhaben ablassen und gab auch keinen Schmerzenslaut von sich. Woher wusste meine Mutter das alles? Ich kann nur vermuten, dass es sich um ein stadtbekanntes Drama handelte, das eigentlich vertuscht werden sollte, aber zu blutig war, und das im wahrsten Sinne des Wortes, um nicht in allen Einzelheiten weitererzählt zu werden. Nancys Mutter legte ihr ein Handtuch um und brachte sie irgendwie ins Krankenhaus. Es gab zu der Zeit noch keinen Krankenwagen. Wahrscheinlich winkte sie auf dem Marktplatz einfach einem Auto. Warum rief sie nicht meinen Vater an? Egal, sie tat es nicht. Die Schnitte waren nicht sehr tief und der Blutverlust war trotz der vielen Spritzer nicht sehr hoch. Kein größeres Blutgefäß war verletzt worden. Die ganze Zeit über schimpfte Nancys Mutter auf die Kleine ein und fragte sie, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. »Du hast mir gerade noch gefehlt«, sagte sie immer wieder, »eine Göre wie du.« »Wenn es zu der Zeit Sozialarbeiter gegeben hätte«, sagte meine Mutter, »wäre das arme kleine Ding wahrscheinlich in die Obhut des Jugendamtes gekommen.« »Es war dieselbe Wange«, sagte sie, »wie deine.« Ich versuchte, den Mund zu halten, so zu tun, als wüsste ich nicht, wovon sie redete. Aber ich musste sprechen. »Die Farbe war auf ihrem ganzen Gesicht«, sagte ich. »Ja.« Aber diesmal stellte sie es sorgfältiger an und schnitt sich nur die eine Wange auf, gab sich die größte Mühe, um auszusehen wie du. Diesmal gelang es mir, den Mund zu halten. Wenn sie ein Junge gewesen wäre, wäre es noch etwas anderes gewesen, aber wie schrecklich für ein Mädchen. Plastische Chirurgie vermag heutzutage so einiges. Ja, vielleicht. Nach einer Atempause sagte sie, was für tiefe Gefühle Kinder haben. Sie kommen darüber hinweg. Sie sagte, sie habe keine Ahnung, was aus ihnen geworden sei, dem Kind oder der Mutter. Sie sagte, sie sei froh, dass ich nie nachgefragt habe, denn sie hätte mir nur höchst ungern etwas so Betrübliches erzählt, als ich noch klein war. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber ich muss sagen, dass meine Mutter sich im hohen Alter völlig veränderte, anzüglich und wunderlich wurde. Sie behauptete, mein Vater sei ein großartiger Liebhaber gewesen und sie selbst ein ziemlich schlimmes Mädchen. Sie verkündete, ich hätte dieses Mädchen, das sich das Gesicht zerschnitten hat, heiraten sollen, weil keiner von uns beiden sich vor dem anderen mit seiner guten Tat hätte brüsten können. Ihr Wert, kicherte sie, einer so verhunzt gewesen wie der andere. Da hatte sie recht. Ich mochte sie in dem Augenblick sehr. Vor ein paar Tagen wurde ich von einer Wespe gestochen, als ich unter einem der alten Bäume faulende Äpfel hervorholte. Sie hatte mich ins Augenlid gestochen, das rasch zuschwoll. Ich fuhr mich selbst ins Krankenhaus, wobei ich das andere Auge benutzte, das zugeschwollene war auf der guten Seite meines Gesichts, und war überrascht zu hören, dass ich über Nacht bleiben müsse. Es hieß, nachdem ich eine Spritze erhalten hätte, müssten beide Augen verbunden werden, um eine Überanstrengung des Auges, das sehen konnte, zu vermeiden. Ich verbrachte eine sogenannte schlaflose Nacht und wurde oft wach. Natürlich ist es in einem Krankenhaus nie völlig still. Und allein in der kurzen Zeit ohne meine Augen kam es mir so vor, als sei mein Gehör feiner geworden. Als dann Schritte in mein Zimmer kamen, wusste ich, dass es die einer Frau waren, und ich hatte das Gefühl, dass sie keine Krankenschwester war. Aber als sie sagte, »Gut, Sie sind wach. Ich bin hier, um zu lesen«, dachte ich, dass ich mich geirrt haben musste. Sie war doch eine Krankenschwester. Ich streckte den Arm aus, im Glauben, sie sei gekommen, um meine Lebensfunktionen abzulesen. »Nein, nein«, sagte sie mit ihrer leisen, eindringlichen Stimme, »ich bin gekommen, um Ihnen vorzulesen, wenn Sie das möchten. Manchmal gefällt es den Patienten. Sie langweilen sich, wenn sie mit verbundenen Augen da liegen.« »Wählen die Patienten aus oder Sie?« »Die Patienten. Aber manchmal helfe ich Ihrer Erinnerung auf die Sprünge. Ich schlage Ihnen manchmal eine Geschichte aus der Bibel vor, aus einem Teil der Bibel, an den Sie sich erinnern, oder eine Geschichte aus Ihrer Kinderzeit. Ich schleppe einen ganzen Stapel mit mir herum. Ich mag Gedichte.« »Sie klingen nicht sehr begeistert.« Ich merkte, sie hatte recht, und ich wusste auch, warum. Ich habe einige Erfahrung darin, Gedichte im Radio vorzutragen und anderen ausgebildeten Stimmen zuzuhören. Und es gibt einige Vortragsstile, die mir behagen, und andere, die ich abscheulich finde. »Dann könnten wir ein Spiel machen«, sagte sie, »gerade so, als hätte ich das eben laut gesagt und nicht nur gedacht. Ich lese Ihnen ein oder zwei Zeilen vor, dann warte ich ab, ob Sie die nächste Zeile hersagen können. Einverstanden?« Mir kam der Gedanke, sie könnte eine relativ junge Person sein, bemüht, Kunden zu finden, um diese Tätigkeit erfolgreich auszuüben. Ich sagte ja, aber nichts in Altenglisch, bat ich mir aus. »Der König saß in Dunfermline«, begann sie in fragendem Tonfall, »und trank den blutig roten Wein«, fiel ich ein, und wir fuhren gut gelaunt fort. Sie las recht gut, wenn auch in ziemlich kindlichem Vorführtempo. Ich begann, den Klang meiner eigenen Stimme zu mögen und erlaubte mir hin und wieder ein paar schauspielerische Freiheiten. »Hübsch«, sagte sie. »Dort, wo die Lilien rot erblühen, an Italiens Gestaden, heißt es erblühen oder erglühen?« fragte sie. »Ich habe jetzt kein Buch dabei, in dem das Gedicht drinsteht. Eigentlich müsste ich es wissen, aber macht nichts, es ist entzückend.« Mir hat Ihre Stimme im Radio immer gut gefallen. »Es war? Sie haben mir zugehört?« »Natürlich. Viele Leute haben Ihnen zugehört.« Sie bot mir keine Zeilen mehr an, sondern ließ mich einfach machen. Sie können sich vorstellen, der Strand von Dover, Kublai Khan oder an den Westwind, die wilden Schwäne und todgeweihte Jugend, nun vielleicht nicht alle davon und vielleicht nicht von Anfang bis Ende. »Sie kommen außer Atem«, sagte sie. Ihre kleine Hand legte sich rasch auf meinen Mund. Und dann lag ihr Gesicht oder eine Seite ihres Gesichts auf meinem. »Ich muss los. Hier ist noch eins, bevor ich gehe. Ich mache es schwerer, denn ich fange nicht mit dem Anfang an. Niemand wird lange um dich trauern, für dich beten, dich vermissen, dein Platz leer.« »Das habe ich noch nie gehört«, sagte ich. »Bestimmt nicht?« »Bestimmt nicht. Sie haben gewonnen.« Inzwischen war mir ein Verdacht gekommen. Sie schien erregt zu sein, sogar leicht verärgert. Ich hörte die Gänse rufen, während sie über das Krankenhaus hinwegflogen. Sie unternahmen zu dieser Jahreszeit Übungsflüge. Dann werden die Flüge länger und eines Tages sind sie fort. Ich wurde wach, in jenem Zustand des Überraschtseins, der Entrüstung, wie er einem überzeugenden Traum folgt. Ich wollte zurückkehren und wieder ihr Gesicht auf meinem spüren, ihre Wange an meiner. Aber Träume sind nicht so willfährig. Als ich wieder sehen konnte und zu Hause war, suchte ich die Zeilen, die sie mir im Traum hinterlassen hatte. Ich ging zwei Anthologien durch, jedoch ohne sie zu finden. Ich begann zu vermuten, die Zeilen stammten womöglich gar nicht aus einem wirklichen Gedicht, sondern waren in dem Traum eigens erdacht worden, um mich durcheinander zu bringen. Erdacht von wem? Aber später im Herbst, als ich einige alte Bücher zusammensuchte, um sie einem Wohltätigkeitsbasar zu spenden, fiel ein vergilbtes Blatt Papier heraus, auf dem mit Bleistift geschriebene Zeilen standen. Es war nicht die Handschrift meiner Mutter und die meines Vaters konnte es kaum sein. Wessen dann? Wer es auch war, er oder sie, hatte am Schluss den Namen des Autors hingeschrieben, Walter Delamere. Kein Titel, kein Schriftsteller, dessen Werke ich besonders gut kenne, aber ich muss dieses Gedicht irgendwann einmal gesehen haben, vielleicht nicht auf diesem Blatt, vielleicht in einem Lesebuch. Ich muss die Worte tief in einem Winkel meines Gedächtnisses vergraben haben. Und warum? Damit sie mich eines Tages quälten? Oder damit ein hartnäckiges Kind, Frau, Gespenst mich in einem Traum mit ihnen quälte? Kummer gibt es nicht, Zeit heilt nie. Kein Verlust, Verrat, der nicht vernarbt. Balsam für die Seele also, auch wenn das Grab Liebende trennen wird und was sie teilen. Sie, die sanfte Sonne scheint, der Schauer ist vorbei. Blumen zeigen ihren Staat, der Tag so schön. Grüble nicht zu streng über Liebe oder Pflicht. Freunde, lange vergessen, mögen dich erwarten, wo Leben und Tod zur Entscheidung kommen. Niemand wird lange um dich trauern, für dich beten, dich vermissen. Dein Platz leer. Du nicht da. Das Gedicht deprimierte mich nicht. Auf seltsame Weise schien es für die Entscheidung zu sprechen, die ich inzwischen getroffen hatte, das Anwesen nicht zu verkaufen, sondern zu bleiben. Hier geschah etwas. In unserem Leben gibt es einige wenige Orte oder vielleicht nur den einen Ort, wo etwas geschah. Und dann gibt es noch all die anderen Orte. Natürlich weiß ich, wenn Nancy und ich uns irgendwo begegnet wären, in der U-Bahn in Toronto zum Beispiel, beide mit unseren charakteristischen Merkmalen, hätten wir aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine jener verlegenen und bedeutungslosen Unterhaltungen zustande gebracht und in aller Eile sinnlose autobiografische Fakten aufgezählt. Ich hätte die wiederhergestellte, fast normale Wange bemerkt oder die immer noch sichtbare Verletzung. Aber das wäre vermutlich nicht zur Sprache gekommen. Kinder hätten erwähnt werden können, nicht so undenkbar, ob nun wiederhergestellt oder nicht. Enkelkinder, Berufe. Vielleicht hätte ich ihr meinen nicht zu sagen brauchen. Wir wären schockiert und herzlich gewesen, beide mit nur einem Wunsch, nichts wie weg. Sie meinen, das hätte etwas geändert? Die Antwort lautet natürlich ja. Für eine gewisse Zeit. Und nein, überhaupt nicht.